Der Vortrag ist eine völlig offene und unverhüllte Werbeveranstaltung. Gleich für drei Bücher aus meiner Feder. Das eine ist die Kritik der Psychologie. Das zweite ist das Grundgesetz, ein Grund zum Feiern mit einem dicken großen Fragezeichen dahinter. Diese beiden Bücher sind gegenwärtig vergriffen. Es gibt nur noch ein paar Restexemplare da auch am Büchertisch. Und an die Stelle des Grundgesetzbuches ist ein ganz neues getreten vor ein paar Monaten. Das heißt Kapitalismus, Rechtsstaat und Menschenrechte. Und das eine Buch, Kritik der Psychologie, das deckt quasi den ersten Teil des Vortrags ab. Der hat nämlich nicht drei Teile, sondern der hat nur zwei. Und das ist quasi, und die stehen unter dem Titel, welche Rolle spielt der Wille in der Psychologie? Und die Abteilung 2 ist dann, welche Rolle spielt der Wille in der Rechtsordnung? Und nach dem ersten Teil, da machen wir auf jeden Fall einen größeren Diskussionsblock. Ist gelobt. Die Frage nach der Freiheit oder aber der Determination des Willens ist ein interdisziplinärer akademischer Dauerbrenner. Ein Streit, der vornehmlich zwischen Psychologen und Juristen ausgetragen wird, an dem sich aber auch Pädagogen und Philosophen beteiligen. Ob der Mensch jetzt der freie Herr seiner Entscheidungen ist oder aber der willenlose Exekutor in seiner Psyche waltender innerer Zwänge, ja, diese Fragestellung, diese Alternative beschäftigt vor allem das Strafrecht, wo die Zurechnungsfähigkeit des Gesetzesbrechers bekanntlich ja die elementare Voraussetzung der Verhängung juristischer Sanktionen bildet. Ein exemplarisches Schlaglicht auf dieses Thema führt der vor ein paar Jahren, ich glaube 2012, geführte Strafprozess gegen den norwegischen politischen Attentäter Breivik. Man erinnert sich noch, da hatte der Breivik eine ganze Heerschar von jungen Sozialisten in Norwegen erschossen. Und warum er das tat, war eigentlich sonnenklar. Das hat er selber in seinen programmatischen Schriften geschrieben. Er wollte ein Exempel setzen gegen die Zerstörung des Staates und des Volkskörpers durch die Außenpolitik des norwegischen Staates. Psychologen haben es ja glatt im Vorfeld des Prozesses und im Prozess hingekriegt, den Attentäter und das Attentat als Werk eines krankhaft Irren und damit unzurechnungsfähigen Geistes zu disqualifizieren, ungeachtet dessen, dass die politischen Beweggründe des Attentäters ganz offen auf dem Tablett gelegen haben. Wobei, eine kleine bissige Seitenbemerkung sei mir an dieser Stelle durchaus erlaubt. Dieselben Psychologen, die darauf verfallen, den Breivik für unzurechnungsfähig zu erklären, die würden niemals darauf verfallen, vom eigenen Staat angeordnete kriegerische Massenschlächtereien als Ausdruck einer Geisteskrankheit der politischen Befehlshaber deuten zu wollen. Denn es, da ist die Gemeinsamkeit, ja ebenso wie Breivik, um die Verteidigung des Vaterlandes gegen seine Feinde geht. In diesem Fall, dem Krieg, ist Selbstreden nicht etwa ein verrückter, unzurechnungsunfähiger Geist am Werke, sondern der höchst ehrenwertige, leichenträchtige Zweck der Landesverteidigung. Jetzt rufe ich zum ersten Mal das Stichwort Nummer 3 auf, Hirnforschung. Die Hirnforschung, vielleicht muss man das etwas präzisieren, die geisteswissenschaftlich-psychologische Interpretation neuerer, rationeller, naturwissenschaftlicher Erkenntnisse über die Funktionsweise des menschlichen Hirns. Also diese Abteilung der Hirnforschung, die Geisteswissenschaft, die Abteilung, hat vor einiger Zeit neuen Zündstoff in diese Dauerdebatte Freiheit versus Bedingtheit des Willens gebracht. Der zentrale Befund nämlich der Hirnforschung, dass der Mensch nichts ist als der bloße Sklave seines Hirnkastens, beinhaltet nämlich konsequent zu Ende gedacht, nicht nur einen prinzipiellen Angriff auf das staatliche Schuldstrafrecht, sondern konsequent zu Ende gedacht auch auf die ganze zivile Rechtsordnung, die ja auch bekanntlich auf den staatlich geregelten Willenserklärungen der Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft basiert. Und der wird ebenso wie dem Straftäter seine Zurechnungsfähigkeit eigentlich, wenn man die Resultate der Hirnforschung zu Ende gedenkt, eigentlich die Existenzgrundlage abgesprochen. Weil das basiert ja alles immer auf dem freien Willen. Ich meine, dass aus diesen Konsequenzen der geisteswissenschaftlichen Hirnforschung, das ist eigentlich auch die Grundlage oder die Erklärung dafür, dass diese Kontroverse um die Freiheit und Bedingtheit des Willens angesichts der Hirnforschung ziemlich heftig ausgetragen wurde und auch eine Zeit lang mächtig Furore gemacht hat auf den Feuilletonseiten der bekannten bürgerlichen Zeitung. Und nochmal, der Witz der Hirnforschung oder ihre Leistung oder ihre zentrale Botschaft besteht ja darin, die Existenz des freien Willens in das Reich wohlfeiler Einbildungen verweisen zu wollen. Und jetzt diese von mir ganz kurz mal skizzierte Debatte, die hat mich veranlasst, mal ganz systematisch der Frage nachzugehen, welche Rolle der Wille eigentlich zum einen in der Theoriebildung einer Wissenschaft namens Psychologie, inklusive ihrer Hirnforschungsabteilung spielt, und zum anderen, welche Rolle spielt eigentlich der Wille in der staatlichen Rechtsordnung und ihren verschiedenen Unterabteilungen, namentlich des Verfassungsrechts, aber auch des Zivilrechts und insbesondere des Strafrechts. Ich nehme mal ein kleines Ergebnis vorweg dieser Untersuchung. Es wird sich dabei herausstellen, bei dieser Fragestellung, welche Rolle spielt der Wille eigentlich? Es wird sich herausstellen, dass und warum die Konfrontation des psychologischen Determinismus, will heißen, der Wille ist bedingt, mit der Gegenthese der Freiheit des Willens systematisch ausblendet, unter welche staatlich aufgeherrschten sozialen Bedingungen die Mehrheit der Subjekte in der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft gesetzt sind und dementsprechend, welche ziemlich trostlosen Entscheidungs- und Handlungsoptionen der Betätigung ihres freien Willens in dieser unserer freiheitlichen Gesellschaft eröffnet werden. So, jetzt geht es los mit der ersten Abteilung, nämlich der Wille in der Psychologie. Psychologen, und ich meine das so, meint tatsächlich eine ganze Disziplin, ganz ungeachtet ihrer vielfachen Verzweigung unterschiedlichen bis gegensätzlichen Theorieansätze. Ich meine tatsächlich über alle Abteilungen dieser Wissenschaft hinweg eine Gemeinsamkeit festhalten zu können. Psychologen haben eine merkwürdige Auffassung vom Willen. Wenn die sich nämlich mit dem Willen beschäftigen, dann demonstrieren sie ein nur sehr bedingtes Interesse am Willensinhalt. Das heißt der Frage, was die Menschen denken und wollen. Wenn sich die Psychologie oder wenn sich Abteilungen und Ansätze von ihr beispielsweise auf die Suche nach einer Erklärung politischer Attentate, des Ablebens eines Fußballnationaltorhüters oder den Gründen und der Erklärung des Drogenkonsums zuwendet, gilt ihr primäres Interesse, ich betone jetzt primär, keineswegs den subjektiven Handlungsgründen der Akteure oder gar der kritischen Beurteilung ihrer Gedanken und Taten. die Frage, was machen die da? Was denken die da? Was haben die da im Kopf? Die ist lediglich ein Ausgangspunkt. Die ist nämlich ein Ausgangspunkt, um sich dann der eigentlichen Frage zuzuwenden, nämlich der Frage nach dem Warum. Das Warum ist recht eigentlich ein Woher. Die psychologische Erstfragestellung lautet nämlich, welche Umstände jenseits von Willen und Bewusstsein sind dafür verantwortlich, dass die Subjekte dieses oder jenes denken oder zu diesen oder jenen Aktionen schreiten. Anders formuliert, welche Bedingungen oder Faktoren haben die Subjekte so handeln lassen, immer passiv, wie sie dann gehandelt haben? Welche Umstände der Wirkkraft welcher Steuerungsmächte verdankt es sich, dass sie bestimmte Urteile über die Welt finden und dass sie bestimmte Beschlüsse fassen? Und warum, welche Umstände bewegen sie zu dem, was sie dann praktisch tun? Kurzum, woher kommt das? Das ist der Inhalt der Warum-Frage. Und die Frage so aufzuwerfen, ist schon im Ausgangspunkt ein systematischer Abschied von der Subjektivität, nämlich von dem, was die Subjekte selber an Zwecken und an Absichten verfolgen, welcher Inhalt ihre Urteile über die Welt sind. Das ist eine ganz andere Fragestellung, denn das Denken und Handeln immer zurückführen zu wollen auf Umstände, ja, die jetzt jenseits von Wille und Bewusstsein der Akteure liegen. Und das nenne ich abgekürzt den psychologischen Determinismus, diese Denkweise. Das hat Konsequenzen, das hat fatale, das hat diese prinzipielle Fragestellung hat weitreichende Konsequenzen. Und um das vielleicht nochmal zu sagen, das machen sie alle. Von der tiefen Psychologie, die jetzt irgendwie im Kampf von dreier Linien bei Freud noch und auch in seinen modernen Nachläufertheorien das Zurückführen auf einen Dreikampf zwischen Ich, Es und Über-Ich. Behavioristen führen alles Denken und Tun zurück auf das Wirken eines Reizreaktionsmusters. Die sich dazu als Gegenentwurf verstehende humanistische Psychologie, die konstruiert jetzt quasi als positives Spiegelbild zu den bösen, dunklen Trieben von Freud einen positiven, sogenannten auf Freiheit und Selbstverwirklichung gerichteten Aktualisierungstrieb. Wie auch immer, alle Abteilungen der Psychologie haben im Hintergrund einen Determinationsmodus, der dafür verantwortlich gemacht wird, für das, was die Leute denken, was sie tun, der es hervorbringt. Sodass das Denken und Handeln immer nur die abhängige Variable von diesen unabhängigen Variablen ist, die irgendwo im Hintergrund lauern und die eigentlichen Gründe sind und die quasi dann das Denken und Handeln der Subjekte bestimmen, hervorbringen, erzeugen. Immer passiv. Und diese psychologische Fragestellung nach den Ursachen und Bedingungen des Denkens und Handelns, und dieses Programm ist als allgemeines in jedem psychologischen Lehrbuch auf Seite 1 aufgeführt, beispielsweise in der klassischen Definition von den Päpsten dieser Disziplin, Zimbardo, Gerig. Was macht Psychologie? Sie erklärt das Denken und Handeln und das Erleben aus den Bedingungen oder Ursachen, die es hervorgebracht haben. Dieses Programm, dieses Zurückführungsprogramm, diese Suche nach Ursachen, die es hervorbringen, das ist, jetzt kommt eine erste zentrale Synthese von mir, das ist ein Programm, ob die das jetzt im Kopf haben oder nicht, der systematischen Bestreitung der Existenz von Willen und Bewusstsein, der systematischen Bestreitung, genauer gesagt, der eigenständigen Existenz von Wille und Bewusstsein. Indem die Psychologie die Gesamtheit menschlicher Verhaltensweisen diesem ihrem vorausgesetzten Menschenbild man kann auch klarer sagen, ihrem theoretischen Vorurteil oder ihrem theoretischen Dogma, nämlich des Bewusstseins und seiner Werke als abhängiger Variable, einerseits von Inneren, das heißt von Subjektiven, das heißt im Inneren des Menschen angesiedelten, und andererseits von Objektiven, das heißt in seiner Umwelt angesiedelten Bedingungen, subsumiert, indem sie das macht. Da schließt diese Wissenschaft nämlich kategorisch aus, dass der Grund menschlicher Werke ja in den subjektiven Absichten und Beweggründen der handelnden Subjekte selber liegen würde. Das ist seltsam. Wo Menschen Tag ein und Tag aus mit Willen und Bewusstsein agieren, die fassen Zwecke, die urteilen, die kalkulieren, die beschließen, die setzen ihre Entscheidungen in praktische Taten um. Und die haben auch immerzu ein Bewusstsein, wenn auch nicht unbedingt ein richtiges, von all dem, was sie da tun und treiben. Angesichts dieses Facts erklärt die psychologische Sichtweise inklusive ihrer erfahrungswissenschaftlichen Abteilung diese offensichtliche Tatsache zu einer Illusion. Die Psychologie überführt stattdessen die Frage nach subjektiven Zwecken und Absichten konsequent in eine Frage nach Ursachen, kleine Wiederholung, damit der Gedanke besser rüberkommt, nach Ursachen, welche ganz unabhängig von Willen und Bewusstsein der Individuen deren Verhalten bewirken oder bedingen soll. Die Menschen mögen sich noch so sehr einbilden, die Herren ihrer Zwecke zu sein und ihre eigenen richtigen oder auch falschen Gründe dafür zu haben, wenn sie tagtäglich arbeiten gehen, Morde oder Diebstähle begehen, Asylbewerberheime anzünden oder wie ich heute einen Vortrag zur Kritik von Recht und Psychologie halt. Nee, das psychologische Dogma des Waltens hintergründiger seelischer Kräfte belehrt sie eines Besseren. Letztlich führt wahlweise so etwas wie ein mysteriöser Seelenapparat, der Aggressionstrieb, die Motivationsstruktur, moderner das Ensemble der Einflüsse von Anlage oder und Umwelt, und neuerdings spielt die Physiologie ihres Hirns Regie bei allem, was der Mensch denkt und treibt. Ja, vielleicht für Sotspets, die es auch mehr geben sollte, ein schönes Beispiel aus der Moderne. Resilienzforschung. Hat das schon mal jemand gehört, was das ist? Nee? Ja? Da soll der Mensch was in sich haben, eine Fähigkeit, mit schlechten Lebensbedingungen fertig zu werden. Das affirmative Interesse dieser Wissenschaft, dass die Leute, dass ein Großteil der Leute in dieser Gesellschaft mit äußerst miesen sozialen Bedingungen klarkommen muss, wird gleich verlagert in eine Fähigkeit, mit ihnen klarkommen zu können. Wer es also trotz seiner Herkunft aus sogenannten sozialen Brennpunkten schafft, nicht etwa Hartz IV drogenabhängig oder straffällig zu werden, stellt damit unter Beweis, dass er mit dieser bemerkenswerten Potenz zur Bewältigung sozialer Schwierigkeiten begabt ist, umgekehrt. Nochmal, in den Erklärungen dieser Wissenschaft und all ihrer Zweige spielen deswegen die subjektiven Zwecke, Einschätzungen, Kalkulationen, Berechnungen der handelnden Subjekte für die Erklärung der jeweiligen Sachverhalte nur eine höchst untergeordnete Rolle. Und wie sieht die aus, diese Rolle? Weil vom psychologischen Standpunkt aus das Tun und Treiben der Leute ohnehin ja nichts anderes ist als die äußere Erscheinungsform für die eigentlich maßgeblichen dahinterliegenden Prozesse, deswegen fungiert im Rahmen der psychologischen Erklärungen aller Phänomene, die sie sich vorgenommen hat, der zweckbestimmte Inhalt der Handlungen in der Regel allein die Rolle als bloßer Anknüpfungspunkt oder als Material wofür, für Rückschlüsse, die man dann ziehen will, auf die eigentlichen Gründe, und die liegen ja bekanntlich dogmatisch wo? Im Inneren des Menschen irgendwo vergraben. Ich will das mal an dem Eingangsbeispiel des politischen Attentäters Breivik erläutern. Da geht die psychologische Logik so: Einen solchen Zweck wie die massenweise Exekution von Mitgliedern des politischen Gegners, das kann ein normaler, vernünftiger Mensch niemals als Zweck gefasst haben. Ergo muss der eigentliche Grund worin liegen? In dem defekten Hirn des Attentäters. So vollzieht sich der Übergang und das Desinteresse, sich mit den Zwecken zu befassen. Und hier wäre man schnell fündig geworden an den politischen Verlautbarungen von Breivik selber. Es ist ein genuin nationalistisches Programm der Ehrenrettung des Vaterlandes vor der Ausländerpolitik, die es erlaubt, dass das eigene Volk verseucht wird durch die massenweise Einwanderung von Ausländern. Das ist sein Programm, und das hat mit verrückt überhaupt nichts zu tun. Sondern das ist ein politisches Programm, und das ist sein Beweggrund, und deswegen liegt da überhaupt gar nichts hinter. Da lässt sich der ganze Zweck aus dem Inhalt des politischen Programms entnehmen. Psychologen verrätseln das. Und umgekehrt leugnen sie den genuinen nationalistischen Inhalt dieses Programms, indem sie da einen verrückt irren Geist am Werke sehen. Ich will jetzt nur Verständnisfragen zulassen. Können Sie das irgendwie belegen? Ich meine, das ist ja eine relativ steile These. Sie unterstellen Psychologen ja, dass sie, wissenschaftlich extrem verzerrend arbeiten. Können Sie das? Ja, das kann ich an ausgewählten Zitaten für jede Teildisziplin habe ich das in dem Buch Kritik der Psychologie gemacht. An diesem Fall. Nein, da muss ich gar nichts belegen, da muss man nur die Zeitung gucken, wenn man den Prozess ein bisschen erfolgt und die stundenlange Einlassung von Breivik, der hat ja stundenlang erzählen können, sein Programm. Das ist so klar, da ist nichts hinter. Der hat ganz klar gesagt, warum er es nach wie vor gerechtfertigt findet, quasi die Nachwuchsfunktionäre der norwegischen SPD auszurotten. Also da ist wirklich... Da muss man gar nichts groß analysieren oder so. Der Mann sagt genau, was ihn bewegt hat. Deswegen bin ich etwas erstaunt, ob der nachfragt. Ich würde sagen, man braucht anderthalb Minuten nur googeln, da hat man das. Ja. Ja, aber das ist doch kein Beweis. Nur weil jetzt die Motive hat, ist es ja kein Beweis dafür, dass er jetzt nicht in Geistesstörungen hat oder in Psychologen. Komm, ja. Darauf kommt man nur, wenn man als Dogma unterstellt, dass hinter der Willensäußerung was anderes steckt, die es hervorgebracht hat. Ich kann doch nicht etwas beweisen müssen, was es gar nicht gibt, was die Erfindung von Psychologen ist. Muss man mich doch nicht in die Beweislast bringen. Da frage ich umgekehrt, wieso soll denn eigentlich hinter den Taten und dem Willen was stecken, was es hervorbringt? Das ist das Urdogma psychologischer Betrachtung, die systematisch, das was offenkundig ist, die Leute handeln mit Willen und Bewusstsein, theoretisch um die Ecke bringt. Soll ich später fragen? Oder? Ja, würde ich sagen, weil das ist der Kernpunkt. Deswegen haben wir dafür eine lange vorgesehen. Es liegt offen auf der Hand, dass die Mensch denkt, was ich eben gesagt habe, dass der Mensch denkt und handelt und fühlt und liebt und hasst und dauernd seine Subjektivität betätigt. Und er selber ist der Herr aller dieser Gedanken. Und da kommt eine ganze Wissenschaft daher und sagt, das kann nicht sein. Es muss etwas dahinter sein, was es hervorbringt. Und mein Beispiel von Breivik, deswegen habe ich auch anfangs diesen Vergleich gemacht, belegt immer den feststehenden Beweiszweck. Nämlich das Dogma zu beweisen, dass das, was die Leute denken und tun, nur die Oberfläche ist, nur ein Phänomen ist, was dahinterliegende Umstände hervorgebracht haben. Und da ist es ganz typisch, wenn Psychologen meinen, der Inhalt eines Willens sei verrückt, dann sehen sie immer einen krankhaften Geist am Werk. Und dabei sind Psychologen politisch sehr selektiv. Wie gesagt, wenn Staatsfunktionäre das gleiche Exekutionsprogramm aus gleichen Zwecken anordnen, dann erklären sie nicht den Verteidigungsminister dafür verrückt. Das würde ich Ihnen doch in Frage stellen, weil ich glaube, über sehr viele Diktatoren und Menschen, die in der Politik sehr viel Schlimmes verursacht haben, gibt es schon psychologische Gutachten, die durchaus eine Pathologie unterstellen. Sie haben recht, ich habe was vergessen. Die eigenen Politiker erklären Sie nie für unzurechnungsfähig, den Hitler schon. Und die Feinde auch. Das würde ich auch in Frage stellen. Ich bin durchaus der Meinung, dass es auch in diesem Land Psychologen gibt, die unsere Politiker kritisch betrachten würden. Ja, ich will nicht ausschließen, dass es auch in diesem Lande ziemlich verrückte linke Psychologen gibt, die das machen würden. Das stimmt. Will ich nicht ausschließen, dass auch dieser Gedanke, aber normalerweise stehen die Psychologen ihres Landes in aller Regel sehr parteilich hinter ihrer Politik und kommen nur in Ausnahmefällen darauf, irgendwie die Politik von Frau Merkel oder von Herrn Schröder als Werk eines unzurechnungsfähigen Geistes zu beschreiben. Bei missliebigen Diktaturen und Regimen wie dem Nazireich natürlich immer. Also waltet da immer der politische Standpunkt. Aber das ist nur ein Nebenwitz. Was die wollen ist, der Willensinhalt, den sie im Ausgangspunkt wahrnehmen, ist für sie nichts anderes als Material für einen Rückschluss darauf, auf das Dahinterliegende, was das, was sie tun und wollen, hervorgebracht hat, erzeugt hat. Das ist der Gedanke. Die sind also wirklich immer, kann man fast witzigerweise sagen, wie Richard Kimball, immer auf der Flucht. Kaum haben sie den Gegenstand ergriffen, schon weg von ihm, weg von dem, was der Mensch im Kopf hat, wenn er Attentate begeht, wenn er sich umbringt, wenn er Ausländerheime anzündet. Nein, das alles sind nicht Beschlüsse, die er fasst, sondern umgekehrt, er ist ein Getriebener, Bewirkter, sein Handeln ist ein Hervorgebrachtes. Das ist der verhängnisvolle Passiv, dass das Denken als nichts anderes bestimmt wird, als die abhängige Variable von unabhängigen Variablen, die im Hintergrund oftmals heimlich und unbewusst das Denken und Handeln der Leute steuern. So, das ist Determinismus und das ist der Generalfehler psychologischer Wissenschaft, wenn er jetzt antritt, sich zu beweisen, in unaufhebbare Denkwidersprüche tritt. Und das werde ich jetzt beweisen, wie das geht. So. Die von der Psychologie jetzt gezogenen Rückschlüsse auf diese inneren Determinationskräfte des Handelns und des Denkens, ja, die sind wieder höchst eigenartiger Natur. Ihr Wissen nämlich, und das wissen ja nur Psychologen, dass es das gibt, ihr Wissen, das sind ja die Durchblicker, die wissen ja eigentlich immer besser als die Leute, was sie wollen. Die wissen nämlich um das, was dahinter sie eigentlich steuert. Dieses ihr Wissen um die geheimen, verhaltenssteuernden Kräfte der Seele, jener geheimnisvollen Blackbox, in die ja bekanntlich niemand reingucken kann, gewinnen Psychologen, indem sie die Handlungen der Subjekte in deren seelisches Innenleben reflektieren und das praktische Tun als Äußerung der inneren Möglichkeit dazu bestimmen. Auf mustergültig tautologische Weise erklären sie die ganze Welt der Handlungen durch ebenso viele gleichnamige Triebe, Neigungen, Fähigkeiten, Dispositionen oder Tendenzen. Den Krieg erklären sie aus dem Aggressionstrieb oder modern heißt das dann einem entsprechenden Gewaltpotenzial oder einer Gewaltbereitschaft. Die erklären das Lernen in der aus verschiedenen Quantitäten auf die Menschen verteilten Lernfähigkeit. Die erklären die Ausübung von Macht, kommt immer das Gleiche vor auf beiden Seiten, aus einem Machtstreben. Den Alkoholismus aus einem Hang zum Suff. Die Kriminalität, da komme ich später nochmal drauf, aus der Existenz einer dementsprechenden kriminellen Energie beim Täter. Die führen die Ausländerfeindlichkeit, die Verwendung des griechischen Fremdworts macht den Gedanken auch nicht besser, zurück auf eine ausländerfeindliche, xenophobe Tendenz. Und bringen es sogar fertig, ist mir neulich vorgekommen, Verkehrsunfälle aus einer Unfallneigung der Beteiligten abzuleiten. Was ist die Leistung? Was ist die theoretische Leistung dieser Konstruktion? Auf diese Weise wird der Mensch verdoppelt, nämlich einerseits in das, was er will und tut, und zum anderen in das, wodurch er dadurch bewegt wird. Nämlich, das ist der Witz, durch eine inhaltsgleiche Kraft, Fähigkeit oder Disposition, was ich an den ganzen schönen Beispielen eben vorgeführt habe. Die Existenz, die Existenz der behaupteten Kraft, Fähigkeit oder Disposition, die pflegen dann Psychologen wieder auf wunderschöne, zirkuläre Art und Weise damit zu behaupten, ja womit? Ja, dass sich diese Fähigkeit, Potenz oder Neigung in der zu erklärenden Handlung äußert. Musterbeispiel für diese Psychologik oder besser gesagt Psychounlogik ist die Erklärung des Krieges und anderer Gewalttaten aus dem Aggressionstrieb oder einem im Menschen angelegten Gewaltpotenzial. Wie geht die Logik beim Krieg? Aus dem gewaltsamen Charakter des Krieges, das ist auch schon eine unglaubliche theoretische Leistung festzustellen, Krieg ist Gewalt, aber lassen wir das mal heute Abend stehen. Aus dem Umstand, dass Krieg Gewalt ist und aus dem unbestreitbaren Umstand, Menschen üben sie aus. Was auch wieder eine unglaubliche Leistung ist, wenn man dazu sagt, Menschen üben sie aus, da kann man nämlich nicht mehr zwischen dem Kriegsbefehlshaber und ihrem Kanonenfutter unterscheiden, aber lassen wir auch das mal einfach mal stehen heute Abend. Aus dem Umstand, dass Krieg eine von Subjekten betriebene gewalttätige Aktion ist, wird zurückgeschlossen, worauf? Ja, wenn der Mensch dabei ist, wo Gewalt ausgeübt wird, ja, dann muss doch wo was drinstecken? Im Menschen eine allgemeine Tendenz wozu? Nämlich Gewalt auszuüben. Womit beweist sich die Existenz dieser Tendenz und Bereitschaft zur Gewalt? Na, sieht man doch, sie äußert sich doch. Die Menschen führen sich nämlich gewalttätig auf, nicht nur im Krieg, sondern auch am Fußballplatz und im Ehebett. Das ist die, wenn wir sagen, grandiose tautologische Logik, psychologische Erklärung, wo sich wechselweise der Erklärungsgegenstand und die Erklärung selber wechselseitig auseinanderbestimmen. Das ist ein wunderschöner Zirkel von Erklärungsgegenstand und Erklärung. Nicht verstanden? Nicht ganz. Gut. Bei dem Gewaltbeispiel kann ich Ihnen jetzt schon noch folgen, aber es gibt ja zum Beispiel Grenzfälle, also psychische Krankheiten beispielsweise. Ich würde ja schon sagen, dass sich depressives Verhalten in gewisser Weise aus der Depression erklären lässt. Und es gibt wahrscheinlich Leute, die zum Beispiel Ihr Beispiel mit dem Alkoholismus ähnlich erklären würden. Oder würden Sie sagen, psychische Krankheiten finden Sie auch? Diese von Ihnen zitierte ist ein schlechtes Beispiel für Ihr Bildmaterial. Man müsste sich nämlich mal den Geisteszustand von einem Menschen anschauen, der an der Welt leidet und der hat ein bestimmtes geistiges Programm des Zurechtkommens mit der Welt im Kopf, an dessen mangelnder Bewältigung er scheitert und sich selber zurechnet. Also gerade Depression ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Wenn man Depression sagt, hat man gar nichts erklärt. Wenn man sie erklären will, dann fragt man nie, wo kommt sie her, sondern was denkt sich der Mensch für ein komisches Zeug zurecht und dass er dann sein eigenes Programm an sich selbstzerstörerisch durchsetzt. Aber nur mal ganz kurz, so würde sich rationell, ohne den Rekurs auf irgendetwas dahinterliegendes, es ist auch völlig langweilig, aus welchem Ereignis raus man einer zur einer depressiv geworden ist, zur Flasche gegriffen hat, sondern es ist der Inhalt seines Schlusses an sich selber ein solches Selbstzerstörungsprogramm, ein solches Unrechtswertsurteil des Selbst. Wenn das ist das Spannende und nicht anlässlich welchen Unglücks ist der Mensch diesen geistigen Weg gegangen. Wie erklärt sich denn aus Ihrer Sicht die Wirksamkeit von Antidepressiva bei Patienten? Gar nicht. Das ist eine freie Erfindung, beziehungsweise muss man nachher mal gucken. Machen wir auch in der Diskussion, worin sie denn wirkt. Auf keinen Fall, dass sie irgendeinen Einfluss auf den Inhalt seines Denkens hat. Der wird nämlich so abgetönt, dass der Mensch überhaupt keinen Willen mehr fähig ist und quasi gerade noch mal so ein paar Basisfunktionen des menschlichen Körpers nachvollziehen kann. Aber nie wird das, was die Leute denken, der Inhalt ihrer Urteile durch die Verabreichung von Depressiva beeinflusst. Aber da will ich jetzt genau, um das zu vermeiden, dass wir jetzt abgleiten in tausend Gegenbeispiele, wo es doch vielleicht irgendwie eine verhaltenserzeugende Qualität von Umständen gehen soll. Aber ist eine Fragestellung, die durchaus klärenswert ist. Jetzt haben wir aber, glaube ich, ist damit Ihre Fragestellung zufriedenstellend beantwortet worden? Also erstmal nur, um den Gedanken zu verstehen. Beim Lernen genauso. Warum lernen die einen Schüler gut und warum lernen sie schlecht? Ja, weil in ihnen unterschiedliche Fähigkeiten liegen. Womit beweist sich der Unterschied der Fähigkeiten im Ergebnis? Es gibt doch schlechte und gute Schüler. Das ist das allgemeine Strickmuster der Erklärung. Vorhin habe ich es schon mal gemacht bei der Resilienzforschung. Wenn nicht jeder, der Hartz-IVler ist, gleich kriminell wird und säuft, dann muss es daran liegen, also doch irgendwie mit den Lebensumständen einigermaßen klar macht, dann muss es ihm liegen, dass in ihm eine gleichnamige Potenz steckt. Woran beweist sich, dass es die Potenz gibt? Ja, er kriegt es doch hin, mit den Falschen klarzukommen. Das nenne ich Sudellogik, diese zirkuläre Logik. Und die ist tatsächlich dieser Wissenschaft eingeschrieben. Das sind keine Ausrutscher, die ich mir irgendwie ausgesucht hätte. Das ist auch notwendig, wenn man das Programm hat, das Denken und Handeln der Menschen zurückzuführen auf etwas, was im Menschen ist. Dann kann man gar nicht anders argumentieren als so. Da muss man nämlich im Menschen genau das auffinden, ja, was in der Handlung als dessen Zweck drin steckt und zurückführen darauf. Jetzt ist damit die Psychologie nicht fertig. Es geht leider weiter. Die bleiben nicht dabei stehen, bei der Schöpfung einer beliebig erweiterbaren Sammlung innerer Antriebskräfte, an deren tautologischer Logik diese Disziplin nie im Leben irre wird. Die führen das weiter. Die sehen einen gewissen Mangel in ihrer Erklärung und meinen, ja, der Freud sei doch viel zu eindimensional gewesen da mit seinem Dualismus von Eros und Todestrieb. Also machen sie das. Also gibt es einen gewissen Herrn Murray und der ist stolz darauf, dass er inzwischen gleich 24 Antriebskräfte gefunden hat. Ne? Es gibt jetzt alles, einen Spieltrieb, einen Darstellungstrieb und jede Handlung, die der Mensch tut, wird verdoppelt in einen entsprechenden Antrieb, der ihn dazu bringt. Das wird dann zwar ein bisschen komplexer, aber bleibt genauso grundfalsch, wie es im Ausgangspunkt ist. Der Fehler, würde ich eher sagen, der Fehler potenziert sich, indem man quasi eine ganze Sammlung von hintergründigen, gleichnamigen Antriebskräften erfindet. Aber damit ist nicht fertig. Jetzt wird die Wissenschaft weiter selbstkritisch. Die sieht nämlich an diesem Erklärungsmodus der ausschließlichen Begründung von Handlungen aus gleichnamigen Antrieben oder Dispositionen einen Mangel. Und der Mangel lässt sie jetzt einen Übergang antreten in die Welt jetzt der äußeren Bedingungen, das heißt der Einflüsse der Umwelt. Worin besteht der Mangel, den sie selber entdeckt? Und den sie dann deterministisch behebt, das ist das Lustige daran. Worin besteht der? Die sehen selber auf der Grundlage, wenn man annimmt, es sind alleine innere Bewegkräfte, die mich treiben. Ja, dann lässt sich doch überhaupt nicht erklären, dass sich ein und dieselbe seelische Triebkraft manchmal äußert, ein anderes Mal nicht. Und wenn es jetzt mehrere gibt, welche siegt eigentlich? In der Konkurrenz unterschiedlicher oder gar sich ausschließender Triebregung. Kriegen die ja gar nicht erklärt. Wie erklären die sich das dann? Ja, sagen die, das ist der Ausweg, der deterministische Ausweg. Dann muss es neben den inneren Triebkräften noch geben, äußere Umstände. Die nennt man dann auch Auslöser. Und diese als Auslöser bezeichneten äußeren Bedingungen oder Situationen, die werden dann dafür verantwortlich gemacht, dass die im ersten Akt frei erfundenen inneren Kräfte einmal in die Wirklichkeit treten können oder aber auch umgekehrt in ihrer Äußerung gehemmt oder gehindert werden können. Und nach dieser Logik bildet beispielsweise der Krieg oder ein Fußballmatch den Auslöser wofür, ja, dass die vorausgesetzten im Inneren des Menschen schlummernden Gewaltpotenziale endlich mal die willkommene Gelegenheit erhalten, sich zu äußern und sich gewalttätig auszuleben. Es ist immer derselbe Dualismus, nämlich des Zusammenhangs innerer und äußerer Umstände. Unter bestimmten äußeren Umständen kommen die inneren Kräfte zum Durchbruch oder auch nicht. Die sind nicht fertig damit. Das deterministische Karussell dreht sich weiter. Die sind nicht fertig damit, sondern die entdecken jetzt daran wieder von ihrem Erkenntnisideal. Ich will doch eigentlich vollständig aus dem Umkreis der inneren und äußeren Wirkkräfte will ich doch eigentlich vollständig das Denken und Handeln der Menschen erklären. Die sehen da wieder einen Mangel daran, jetzt das Denken und Handeln quasi mit gesetzesmäßiger Zwangsläufigkeit aus diesem Zusammenwirken einerseits von inneren Antriebskräften und andererseits von äußeren Situationen zu erklären. Denn, wenn es beispielsweise stimmen soll, Beispiel, ganz bekanntes Beispiel aus der Medienpsychologie, ganz bekannte Theorie, dass wenn es beispielsweise stimmen soll, dass die in den Medien dargestellte Gewalt die Zuschauer zu Gewalttätern macht oder die abgeschwächte Variante, die in ihnen innewohnende allgemeine Bereitschaft zur Gewaltanwendung zum Ausbruch kommen lässt, wenn man sich diese Gewaltvideos anguckt. Ja, dann müssten doch eigentlich sämtliche Medienkonsumenten zu Gewalttätern werden. Eigentlich, wenn man das ernst nimmt. Und an der Spitze derjenigen, die bei der freiwilligen Selbstkontrolle den lieben langen Tag damit verbringen, sich derartige Gewaltvideos anzugucken. Jetzt sehen die ja auch unter ein und der gleichen Situation, denken und handeln die Menschen sehr unterschiedlich. Da müsste man doch eigentlich die Konsequenz ziehen, also bringen diese objektiven Bedingungen, die haben gar keine verhaltensauslösenden Wirkung. Nee, jetzt geht es wieder weiter, noch einen den Gedanken weiter und dann kommen sie wieder. Die nehmen jetzt umgekehrt diesen Befund, unter gleichen Bedingungen handeln die Leute sehr unterschiedlich, nehmen sie jetzt zum Anlass, selbstkritisch zu fragen, ja, woran liegt denn das? Und wer bisher der Logik des Vortrags folgt ist, hat die Antwort drauf. Ja, das liegt daran. Dann muss es nämlich noch weitere äußere Bedingungen geben, die wir bisher noch nicht berücksichtigt haben und deren Einfluss dann dafür verantwortlich ist, dass die Leute in gleichen Bedingungen unterschiedlich agieren und denken. Das lebt alles nur von dem Dogma, dass eigentlich unter gleichen Bedingungen gleich gehandelt werden müsste. Wo es das nicht tut, denkt man wieder deterministisch weiter und das endet dann nie und macht dafür verantwortlich die Existenz noch unbekannter äußerer Bedingungen. Das war mal jetzt noch ein Beispiel, reine Verständnisfrage. Und ich bin auch gleich mit der Psychologie durch und dann können Sie massenweise mit den immer gleichen Gegenargumenten kommen, auf die ich vorbereitet bin. Deswegen mache ich den Gedanken mal durch, damit man erstmal versteht. Ich verstehe ja, dass man als bekennendes Mitglied dieser Fakultät diese Wissenschaft verteidigen will, aber einfach da gleich noch Gelegenheit zu bekommen. Ich mache das mal am Beispiel auch einer bekannten Theorie, nämlich des angeblichen Zusammenhanges soll es ja geben zwischen der Konsumrate von Computergewaltspielen und Schülergewalttaten. Da hat man ja festgestellt, insbesondere angesichts des Falles Erfurt, dass anscheinend auffällig viele dieser Attentäter irgendwie zu Hause sich dieses Zeug reinziehen. Auf wessen Studie genau stützen Sie sich jetzt? Da braucht man sich auf keine Studie, das steht in jeder Tageszeitung. Und es gibt auch Wissenschaftler, die das gemacht haben. Ich liefere Ihnen gerne Namen nach, das tut nichts zur Sache. Es ist ein bisschen albern, offenkundige Theorien damit also verkehrt zu ziehen, dass derjenige, der sie kritisiert, jetzt keinen Namen nennen kann. Das ist eine typische Unart bürgerlichen Diskutieren. So. Nee, ich mache den Gedanken weiter. Jetzt. Ich hab sie voll im Visier gleich als Gegenredner. Sie kriegen so viel Zeit, wie sie wollen. So. Dieser Umstand. Es soll, was behauptet wird, es soll einen Zusammenhang, zwar wenn auch kein zwangsläufigen, aber doch einen Zusammenhang geben zwischen der Konsumrate von Computergewaltspielen und Schülergewalttaten. Ja, wenn man Da stellen sich dann ja auch, da sieht man ja, nicht jeder, der zu Hause diese Computergewaltspiele hat, der wird ja gleich zum Attentäter. Ja, diese Frage stellen sich dann Psychologen ernsthaft und fragen, ja, wieso werden denn, warum wird denn nicht aus jedem Konsumenten solcher Spielchen eigentlich ein gewalttätiger Attentäter? Und der stellt sich dann die Frage, ja, und welche sonstigen Gewaltbereitschaft fördernden oder aber auch hemmenden Faktoren sind denn jetzt zusätzlich von den von ihm bereits ermittelten Variablen noch im Spiel? Aber das ist einen, wenn auch nur wahrscheinlichen Ursachen- und Bewirkungszusammenhang zwischen diesen beiden Dingern gibt. Ja, davon geht ein empirischer Psychologe aus, ja, wie das Abend in der Kirche. Weil für den ist alleine das gehäufte gleichzeitige oder nacheinander Auftreten verschiedener Phänomene der Beweis eines sachlichen Zusammenhangs dafür, dass die eine Sache verantwortlich oder zumindest aber auch mitverantwortlich dafür ist, dass die andere auftritt. Das ist wirklich die Logik, die Kinderlogik, dass man aus dem Umstand des gehäuften Auftretens einerseits von Störchen und Geburten einen Kausalzusammenhang zieht, den an dem Beispiel natürlich keiner ziehen will. Dort aber, wo wie hier bei Gewaltvideos oder aber ein anderes Beispiel, will man immer konstruieren einen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Rechtsradikalismus. Wenn die Dinger zusammen auftreten, dann weiß man, ohne das jemals an der Sache nachgewiesen zu haben, dass irgendwie doch Ausländerfeindlichkeit Rechtsradikalismus hervorbringt. Ein Unsinn. Da hätte ich jetzt mal eine Frage, ist das jetzt nicht Mathematik oder Statistik und nicht Psychologie, wenn das festgestellt wird? Nein, die Psychologie bedient sich. Das betrachte ich jetzt als Frage, die erläuterungsbedürftig ist. Die Psychologie, jedenfalls ihre erfahrungswissenschaftlichen Abteilung, die heutzutage en vogue sind, die bedient sich missbräuchlich der Naturwissenschaft und der Mathematik und die benutzt, die missbraucht die Kategorie der Korrelation dazu, in der Korrelation eine Kausalität oder zumindest eine bedingte Kausalität unterzujubeln. Weil aus der puren Mathematik, die beweist überhaupt nichts. Man muss schon an der Sache beweisen, warum sie die andere erzeugt. Und aus Ausländerfeindlichkeit, aus Arbeitslosigkeit, kommt nie im Leben Ausländerfeindlichkeit ran. Man kann aus Arbeitslosigkeit, da kann man 17 verschiedene Schlüsse ziehen. Da kann man korrekter Gegner der Marktwirtschaft werden. Da kann man Anarchist werden. Da kann man Kritiker falscher Arbeitsmarktpolitik sein. Da kann man faschistischer Parteigänger werden, der die Arbeitslosigkeit zurückführt darauf, dass die Ausländer den deutschen Arbeitsplätzen wegnehmen würden. Aber dann ist der Grund für die rechtsradikale Variante nicht die Arbeitslosigkeit, sondern das subjektive freie Urteil des Arbeitenden zur Arbeitslosigkeit selber. Dann bringt also die Arbeitslosigkeit überhaupt nichts hervor. Und deswegen kann man die ganze Statistik ja dann auch wegwerfen. Die kann man sein lassen, machen Psychologen nicht. Die wissen um den Unterschied von Korrelation und Kausalität, schreiben das glatt hin, um dann so fortzufahren, als wüssten sie gar nicht und deuten das immer als Beleg für Zusammenhang und die ganze Relativierung von dem Zeug, dass sie sagen, nicht zwangsläufig, sondern nur probabilistisch, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Da kommen auch noch andere Faktoren rein. Ändert überhaupt nichts dran, dass die den behaupteten Kausalzusammenhang mit dem Wörtchen führt zu oder kann zu führen, dass die pure Häufigkeitsverteilung, die Mathematik missbraucht als falschen Beleg für die Existenz der von ihnen frei erfundenen Zusammenhänge. So, und jetzt kommt noch die Hirnforschung. Und dann sind, ja. Ich will mal ganz kurz einwerfen, wenn man empirische Studien, Korrelationsstudien durchführt, dann sagt man nie, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt. Ja, das sagt man nicht, aber wenn man das weiß, dann würde man ja fortan aufhören, weil die beweisen ja gar nichts. Aber immerhin Psychologen wollen doch nicht einfach gesagt haben, ich stelle einerseits fest, es gibt viele Arbeitslose, und es gibt viele Rechtsradikale. Da ist doch immer die Beweisabsicht zwischen den beiden Dingern, muss ein Zusammenhang bestehen. Die schreiben doch nicht einfach Listen so auf, was es in der Welt gibt an Häufigkeiten. Ja, dafür mache ich ja die Korrelationsstudie, aber ich kann daraus keine Kausalität schließen. Das ist doch das Nein, kann man vernünftigerweise nicht. Das machen die aber doch. Nein, die sagen nicht, wenn sie sagen Zusammenhang, dann ist das eine Kausalitätsthese. Das eine ist verantwortlich für das andere. Das geht ja nur, wenn es dann genauso viele Rechtsradikale als Arbeitslose gäbe. Das funktioniert doch sonst überhaupt. Ja, das ist aber jetzt ein ganz anderes Argument. Sie fallen darauf rein, wer Zusammenhang sagt, der sagt nicht, zufälligerweise, da sind zwei Phänomene und es gibt ganz viele Leute, die sind arbeitslos und es gibt ganz viele Leute, die sind rechtsradikal und es gibt eine große Schnittmenge. Der will doch was gesagt haben, dass diese beiden Dinger zusammen, in irgendeiner Weise zusammenhängen. Und dieses in irgendeiner Weise zusammenhängen ist die verschämte Behauptung, dass das eine nämlich die Arbeitslosigkeit, umgekehrt gibt es, man könnte es auch genauso gut andersrum denken, ist genauso bescheuert, dass die Arbeitslosigkeit in irgendeiner Weise daran beteiligt ist, dass es so viele Rechtsradikale gibt. Sonst würde man das doch gar nicht, wofür braucht man denn sonst die Statistiken, wenn man nicht das beweisen will? Also blöder kann man sich nicht stellen bei den Forschern, sich hinterher darauf zurückzuziehen, ich wollte doch gar keinen Zusammenhang behauptet haben oder keine Kausalität. Wollen Sie sich stellen, nämlich einen falschen, hier, den Sie nie an der Sache, weil ein Zusammenhang, wenn er denn besteht, der müsste an den Bestimmungen der Sache geführt werden, wie die Naturwissenschaft das macht. Die erklärt nämlich, warum die eine Sache aus den Eigenschaften, die sie besitzt, mit Zwangsläufigkeit an einer anderen Sache Wirkung erzeugt. Und die Psychologie, die parasitiert an diesem naturwissenschaftlichen Erkenntnisverfahren, indem sie durch den Rekurs auf Korrelationen eine Pseudokausalität beweist. Sonst würde man auch niemals ein Experiment machen. Das soll doch immer belegen, dass die Dinger zusammengehören. Und dass die eine Sache, unter die man die Leute bedingt, mit so und so viel prozentiger Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass sich die Leute in der Situation so aufführen. Aber eine Korrelation in dem Befund sagt überhaupt nichts über die Kausalität. Nee, sage ich doch. Aber die scheren. Die Psychologen, genau. Ja, das sagen die im Vorwort und in ihrem Forschungsprogramm, scheren die sich keinen Deut darum. Das ist doch die Heuchelei. Das kommt dann immer, habe ich doch dahin geschrieben, ich habe nie behauptet, eine Korrelation ist eine Kausalität. Ja, du schreibst es dahin und dann machst du lauter Beweise, die genau auf diesem Verfahren beruhen, nämlich aus der Häufigkeitsverteilung auf die Existenz eines erfundenen Zusammenhangs zu schließen. Ja, sonst wollen sie ja doch nicht ihre Bücher schreiben. Die wollen doch immer noch sagen, die gehören zusammen, die Dinger. Und irgendwie hat doch Arbeitslosigkeit was mit Rechtsradikalismus zu tun oder auch umgekehrt. Also wenn man nicht das mehr meinen würde, Bitte? Können Sie dazu mal ein konkretes Beispiel nennen? Ja, das gibt's. Das ist doch eine ganz bekannte These zwischen Arbeitslosen. Jede psychologische Theorie, empirische, behauptet immer oder will unter Beweis stellen, es gibt einen Zusammenhang. Entweder zwischen zwei Dingern oder auch drei. Und in dem Zusammenhang kommen die einen Sachen immer vor als die Ursachen oder die Mitursachen und das zu erklärende Phänomen wird zurückgeführt auf das Walten dieser Ursache. Ja, sonst brauchen sie doch gar keine Forschung machen, die wollen doch immer beweisen. Und beispielsweise Gucken von Fernsehvideos macht gewalttätig die Schüler. Da ist doch der Zusammenhang. Dann sagen sie natürlich nicht jeden und so weiter. Aber dass ein Zusammenhang besteht, dass irgendwie zumindest bei einigen der Konsum von solchem Zeug dazu führt, dass die gewaltorgastische Gefühle entwickeln, das will man immer jeder behauptet. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe schon 17 Belegbeispiele dafür gebracht. Die ganze Wissenschaft des Experiments besteht nur darin, die Existenz derartiger Zusammenhänge unter Beweis stellen zu wollen. Und da meint diese Wissenschaft, die empirische Abteilung, sie hätte in irgendeiner Weise den spekulativen Charakter der Tiefenpsychologie überwunden. Das ist genauso spekulativ. Das ist nur eine andere Sorte von haltloser Spekulation. Weil die sich halt auf den Schein der mathematisch-naturwissenschaftlichen Exaktheit schützen kann. Sagt, bei uns zählen nur harte Fakten. Aber diese Fakten beweisen überhaupt nichts, die sie da erheben. Was wäre denn in Ihrer Sicht nach dem Beweis? genau wie eine Naturwissenschaft. Das und warum diese chemische Grundsubstanz Eigenschaften hat, die mit Zwangsläufigkeit dazu führen, dass an einem anderen Gegenstand die Wirkung erbracht wird. Und das geht überhaupt nur da, wo Kausalität herrscht, nämlich in der Natur. Weil in der Natur gibt es keinen Willen. Deswegen ist es die objektive Verrücktheit dieses Verfahrens, Kausalität dort nachweisen zu wollen, wo es Subjektivität gibt, wo es einen Willen gibt. Und die machen nichts anders. Das, was am Menschen nicht Natur ist, sein Wille, seine Subjektivität, unter das theoretische Zwangskorsett einer Kausalität zu pressen, und die gibt es nur da, im Verhältnis der unbelebten Natur. Da gibt es wirklich Kausalzusammenhänge, wo die eine Sache automatisch dazu führt, dass eine andere passiert. Das wäre eine korrekte Erklärung. Eine korrekte Erklärung wäre, und die kriegt man ja nicht hin, wie sollte denn jemals Arbeitslosigkeit zu Rechtsradikalismus führen? Geht nicht. Habe ich eben mal extra mal vorgemacht. Geht nicht. Es ist die Stellung, die subjektive Stellung zur Arbeitslosigkeit. Und die ist nicht durch den Gegenstand, zu dem ich mich stelle, vorgegeben. Die Arbeitslosigkeit befiehlt mir nicht, sie rechtsradikal zu deuten. Da habe ich die Freiheit, wie ich mich zu erstelle. Und da liegt aber der ganze Grund des Rechtsradikalismus nicht in der Arbeitslosigkeit, sondern in der falschen Erklärung, in der falschen nationalistischen Erklärung, die sich Arbeitslose machen. Und wenn tatsächlich die Arbeitslosenrate unter allen Rechtsradikalen 105% wäre, 100%, dann würde das immer noch nichts beweisen. Das würde nur beweisen, dass sich anscheinend diese ganzen rechtsradikalen Idioten den gleichen nationalistischen Fehlschluss aus der Arbeitslosigkeit gemacht haben. Deswegen kann man die ganze Statistik und die ganzen Zahlen wegwerfen. Die beweisen überhaupt nichts. Deswegen im Reich, wo Wille und Bewusstsein dabei ist, ist jede Erklärung, die das, was die Leute tun und wollen, zurückführt auf das Walten von Kräften und Umständen jenseits von Wille und Bewusstsein, ist notwendigerweise falsch. Das drückt sich dann auch immer in Ergebnissen und dem Beweisverfahren aus, dessen sie sich bedient. Ja, und besonders krass, und das, und jetzt würde ich mal wetten, alles, was Sie im Moment bestreiten, würden Sie sagen, ja, bei der Hirnforschung, da sehe ich das auch so. Warum? Wie ordnet sich denn jetzt die Hirnforschung in diesen deterministischen Erklärungsmodus ein? Was ist die Besonderheit dieser Variante des psychologischen Determinismus? Das ist nämlich nichts anderes, diese moderne biologische Form ist nichts anderes, ja, als die aktuelle Form des allgemeinen Ausgangsdogmas der Psychologie, wonach alles das, habe ich eben schon mal gesagt, aber der Gedanke ist wichtig, wonach alles das, was gerade nicht Natur am Menschen ist, nämlich der menschliche Geist, wie ein kausal gesetzmäßig ablaufender Naturprozess funktioniert. Und hier bei der Hirnforschung ist es dann unmittelbar die neurologische Natur des Hirnapparates, die den Inhalt des Denkens bestimmen soll. Und dazu will ich mal ein paar Argumente liefern, wie man das ganz leicht aus den Angeln hebt. Drei Argumente, die darauf hinauslaufen, dass die Repräsentanten der Hirnforschung selber die lebendige Widerlegung ihrer theoretischen Auffassung sind. Komisch, die Autoren der These, der Mensch habe keinen freien Willen. Wenn jetzt wieder einer ankommt und sagt, ich soll die Autoren nennen, tue ich es mal. Dafür stehen insbesondere Gerhard Roth und Singer. Dann sind die Autoren, wenn sie das behaupten, selber deswegen ein lebendiger Widerspruch, weil die ja mit ihren Argumenten in die Öffentlichkeit treten und die versuchen doch andere von der Richtigkeit ihrer These zu überzeugen. Nämlich von der Richtigkeit der These zu überzeugen, dass alles Denken nur Ausfluss des Hirnorgans ist. Ja, da könnte man doch zunächst fragen, woher wollen die eigentlich diese Kenntnis haben? die haben sich doch selber als erkennendes Subjekt in ihrer Theorie eliminiert. Woher wollen die eigentlich die Erkenntnis bezogen haben? Weil was ist denn Erkenntnis? Erkenntnis ist doch der Bezug von Wille und Geist und Erkenntnisfähigkeit auf einen Erkenntnisgegenstand. Wer Wissenschaft treibt, wer Erkenntnisse über Neuronenaktivitäten gewinnt, ja, der kann das doch gar nicht anders tun, als dass er sich jetzt auf der Basis seines Vorwissens und Hypothesen und sonst was mit seinem Gegenstand beschäftigt, seine Ergebnisse, den Inhalt seiner Ergebnisse zusammenfasst, überprüft, revidiert und die Sache aufschreibt. Komisch, können die gar nicht, weil die ja selber am Ausgangs, die müssten ja jetzt erklären, wie das Hirn denn jetzt, diese Erkenntnis dafür, dass das Hirn verantwortlich ist für die Erkenntnis, eigentlich hervorgebracht haben soll. Kriegen die niemals hin. Und auch umgekehrt, warum erzählen die eigentlich aller Welt, dass das Hirn den Inhalt des Denkens bestimmt? Ja, wenn das so ist, was sie behaupten, ja, warum sollen sie das denn der Welt erzählen? Weil da sitzen doch eigentlich nur Leute, die in dem Inhalt ihres Denkens schon biologischen Besuch determiniert und geprägt sind. Warum will man eigentlich mit dem Rest der Welt argumentieren, sich über die Richtigkeit der Erkenntnis auslegen soll? Die sind doch alle, jedenfalls wenn man dem Grunddogma folgt, dieser Theorie, sind doch die ganzen Adressaten der Theorie in ihrer Urteilsbildung, durch die hirnbiologische Verfassung ihres Denkkastens, sind die doch alle vorherbestimmt, in ihrer Urteilsbildung festgelegt. Umgekehrt, das beweist, dass Singer und Co. selber davon ausgehen, wenn sie in ein Publikum anreden, dass der Adressat einer ist, der selbstständig Urteile fassen kann, der Gedanken prüfen kann, der sie beurteilen kann und dass damit der Adressat alles andere ist als ein Sklave seines Hirns. Und schließlich, ja. Was ich jetzt daran nicht verstehe, ist, wieso Sie sagen, dass es für Singer einen Grund geben muss, dass er jemanden davon überzeugen will, weil er muss das ja gar nicht gründen, warum er das will. Tut der doch. Ich sage doch nur, wenn der Mensch durch die ganze Welt reist, seine Thesen, das steht im Widerspruch zu seiner Theorie. Der muss das nicht. Der täte besser daran, es nicht zu machen, aber der will doch gerade sagen, das ist die Wahrheit. Aber er will es ja, weil sein Hirn es will. Ja, aber ja, und der will es, weil sein Hirn das will. Ja, und jetzt merkt er ein neuer Widerspruch. Der weiß jetzt sogar den Inhalt seiner Theorie. Wenn der aber weiß, alles ist determiniert durch den Inhalt des Hirnkastels, wie soll ich denn mein Publikum, was in der Mehrheit immer noch dran festhält, es gibt so etwas wie den Willen, davon überzeugen, wenn nämlich die Mehrheit durch die Verfassung ihres Hirnkastels in der irrigen Auffassung festgelegt ist, sie könnten selber noch frei denken. Und drittens müsste doch auch erklärt werden, wie das Hirn es schafft, bei der Mehrzahl der Leute, die in den Augen von Singer die Einbildung hervorzubringen, sie würden selber denken und nicht gedacht werden. Müsste die Theorie eigentlich auch noch erklären können. Also wenn man die Theorie selber auf ihre Produzenten und deren Agitationstätigkeit anwendet, dann sind die Propagandisten der Theorie in ihrem Auftreten eine einzige lebendige Widerlegung von ihrem theoretischen Zeug. So kann man kurz und knapp, ohne sich groß damit zu befassen, immanent schon die Falschheit dieser Theorie belegen. So, und jetzt kommt ein letztes Argument. Die machen einen Fehlschluss. Das ist ein simpler Fehlschluss. Ein simpler Fehlschluss, der dem ganzen Kram aber eine gewisse Plausibilität verleiht. Es stimmt ja. Zum Denken gibt es physiologische Voraussetzungen. Man braucht nämlich ein funktionierendes Hirn. Und aus dem Umstand, dass in diesem Hirn, und das ist jetzt die rationelle Abteilung der Hirnforschung, das kann man alles machen, da finden beim Denken und beim Fühlen, bei all dem, was der Mensch macht, finden tatsächlich biologisch-chemische und neurologische Prozesse statt, die mit dem Denken verbunden sind. Das kann uns auch manchen Frage stellen, dass das einhergeht mit dem Denken. So. Und jetzt wird aus diesem puren Bedingungsverhältnis verfabeln die wieder ein Kausalitätsverhältnis. Dann sollen nämlich diese hirnbiologisch-neurologischen Prozesse verantwortlich dafür sein, was und wie der Mensch denkt. Das kriegen Sie nie im Leben an der Verfassung des Hirns erklärt, warum bestimmte Abteilungen und bestimmte Synapsen bestimmte inhaltliche Gedanken hervorbringen. Die bedienen sich wieder, desselben Verhältnis, desselben Schwindels wie die empirische Psychologie, aus dem gleichzeitigen Auftreten zweier Phänomene, nämlich in bestimmten Hälften, in bestimmten Abteilungen des Hirns finden, da spielen sich die Erzeugung bestimmter Gedankengänge ab, zu schließen, ja dann seien doch diese Abteilungen des Hirns der Grund und die Ursache dafür, dass der Mensch so denkt, wie er denkt. Das ist wieder, das kriegen die nie an der Verfassung der Synapsen raus, warum die einen bestimmten Inhalt erzeugen. Das ist wieder derselbe theoretische Schwindel der Korrelation, die missbräuchlich genommen wird für die Existenz eines kausalen Verhältnisses. So, und jetzt bin ich tatsächlich mit der ersten Abteilung. Welche Rolle spielt denn der Wille in der Psychologie durch? So. Ich habe mal eine Frage. Ja. Also ich bin jetzt kein Mediziner oder so, aber ich habe das so verstanden eigentlich, dass diese biochemischen Prozesse im Gehirn nicht das Denken beeinflussen, sondern das ist das Denken. Also ich verstehe jetzt nicht, was das Denken ist, wenn es, also Sie trennen das irgendwie, ich verstehe das nicht, für mich ist das eine Sache. Also ich verstehe das nicht, können Sie mir das erklären? Eine Sache ist unscharf, es sind biologische Voraussetzungen. Das ist ja nicht das Denken. Also, dass da irgendwie Synapsen geschaltet werden oder dass da irgendwelche Sekrete ausgeschüttet werden, ist doch nicht dasselbe, wie es Denken wird, wenn Sie jetzt den Gedanken äußern. Das passiert, wenn Sie jetzt hier eine Rede halten, dann passiert alles Mögliche im Gehirn physiologisch. Biochemische Prozesse begleiten das, die geht damit einher, aber das ist doch nicht das Gleiche. Das ist die naturhafte Seite des Denkprozesses. Das ist richtig. Was ist denn das Denken? Wie? Na, was das dann ist, das muss ja dann irgendwas anderes sein. Ja, das sind Gedanken. Das Denken ist ein Gedanke über etwas, das immer einen bestimmten Inhalt hat. Oder auch das Fühlen. Es ist immer, ich mache eine Aussage über die äußere Welt und sonst was, die einen bestimmten Inhalt hat. Ob richtig oder falsch, mag dahinstehen. Aber das ist doch nicht das Gleiche, dass jetzt irgendwie Naturprozesse da oben ablaufen, während ich denke. Da merkt doch jeder, dass das was Unterschiedliches ist. Das wird auch nicht der Rot sagen. Der Rot wird nur sagen, das eine bringt das andere hervor. Das Hirn selber ist der Produzent der Gedanken, sagt er. Also der Rot weiß immer noch, zwischen dem Hirn und dem Denken zu unterscheiden. Aber der fingiert ein Produktionsverhältnis. Ich möchte nur mal kurz so zusammenfassen, wie das jetzt bei mir angekommen ist, bisher also der Inhalt des Vortrags. Also die Deterministen würden ja, so wie ich das mitbekommen habe, behaupten, dass wir determiniert sind, zum einen durch unser Erbgut und zum anderen durch unsere Erfahrungen. Sie sind der Meinung, das ist nicht so, haben jetzt allerdings in sehr vielen Beispielen erklärt, wo sie überall nicht der Meinung sind, dass das so ist. Haben allerdings nicht selber ein Argument gebracht, was denn außer unseren Erfahrungen und unserem Erbgut denn uns beeinflussen soll. Oder denken Sie, unsere Gedanken kommen immer aus dem Nichts oder entstehen aus dem Nichts? Ja. Wenn ich das getan hätte, dann hätte ich meinen ganzen Vortrag widerrufen, wenn ich das getan hätte, was Sie jetzt von mir verlangen. Und deshalb kommt es für mich gerade so an, als wenn Sie uns sagen, Sie selbst halten den Determinismus für keine besonders gute Idee. Und zwar, weil er Ihr Weltbild bzw. das, wie Sie die Gesellschaft gerne haben oder gerne hätten, in Frage stellt. Aber wirklich gute Argumente, was es denn anderes sein soll, habe ich bisher noch nicht gehört, sondern nur Kritik an den Theorien. Ja, das nur ist auch der ganze Verdienst. Deswegen meine ich, dass Sie den Vortrag nur sehr bedingt verstanden haben. Ich will mal sagen, wo ich mich völlig verstanden habe. Der Anfang, den fand ich richtig, halbwegs jedenfalls. Ich habe behauptet, wenn Psychologie Willensakte und Willensinhalte zu erklären sucht, führt sie sie zurück auf innere und äußere Umstände, die sie erzeugt haben. Davon haben sie jetzt selektiv zwei Varianten Anlagen benannt. Ich habe natürlich das ganze Spektrum dessen genannt, aber es ist unwesentlich. Jedenfalls sind es wie auch immer geartete innere und äußere Faktoren, die es hervorbringen. Jetzt habe ich an den Begründungen, die die Verfechter dieser These für die These bringen, habe ich die theoretische Unhaltbarkeit der These aufgezeigt. Ich habe da gar nichts gegen gesetzt. Ich habe gesagt, wenn man das so begründet, dann verwickelt man sich in lauter logische Widersprüche. Und ich habe das System dieser Widersprüche, das sich auf dem deterministischen Dogma erhebt, habe ich aufgezeigt. Da kommt raus, diese Erklärung ist falsch. Und das kann man festhalten, ohne irgendwie selber was anzubieten zu haben. Insbesondere, wenn man jetzt verlangt wird, zeigen Sie doch mal auf, welche Umstände denn sonst das Denken hervorbringen, dann wollen Sie mich doch gerade auf diese Erklärungsweise verpflichten, die ich gerade in Grund und Boden kritisiert habe. Das ist jetzt so. Ich finde das logisch. Ja, weil das psychologische Ausgangsdogma, das kann doch gar nicht anders sein, eben auch, als dass das Denken und Handeln determiniert ist. Das legen Sie als Messlatte dran an. Dabei war der ganze Vortrag ein einziges vehementes Plädoyer. Diese Erklärungsweise ist grundfalsch. Die bringt keinen einzelnen Funken der Erklärung zustande, sondern umgekehrt eine systematische Fehlerklärung. Also würden Sie sagen, unsere Meinung und unser Denken braucht keine Ursachen. Das kann einfach so sein. Nee, das hat keine. Und das hat keine. Und das ist doch seltsam, dass hier lauter Leute sitzen, die denken, die Ansichten, die Meinung haben, die sehr unterschiedliche und gegensätzliche Meinungen haben. Und jeder, der hier sitzt, soll in dem, was er äußert, nicht selber seinen Gedanken gedacht haben, sondern da hinten soll immer einer stecken, der ihn hervorgebracht hat. Das ist das Komische. Sie führen sich hier auf als ein selbstständiges, mit Willen und Bewusstsein, mit Denken- und Analysefähigkeit begabtes Subjekt und streichen das, was Sie praktisch machen, theoretisch durch und Sie sagen, recht eigentlich, führt doch irgendein Umstand hinter mir Regie, der meinen Einwand eben gegen Sie erzeugt hat. Sie sind selber der lebendige Gegenbeweis gegen die These der Determination. Oder was wollen Sie denn sagen, welche Umstände haben denn eigentlich Ihr Interesse hervorgebracht, dass Sie heute Abend hier hingehen? Da wollte ich doch schon sagen, dass Sie das ziemlich frei entschieden haben. Aber deshalb wird ja gesagt, dass es eine Illusion des freien Willens gibt. Wenn es keine Illusion gäbe, dann hätten wir natürlich nicht das Gefühl, frei Willens zu haben. Aber Illusion heißt ja, dass man es selber nicht sehen kann. Ja, deswegen, man fällt sie fest von aus. Ohne umgekehrt, sobald man antritt zum Beweisen für das Dahinterliegende, verwickelt man sich tausend Widersprüche und argumentiert tautologisch. Es steht ohne jeden Beweis von vornherein fest, der Mensch ist in seinem Denken und Handeln bedingt. Dafür sind Sie jetzt in Ihrer Rede ein wunderschönes Beispiel. Davon gehen wir aus, dafür brauchen wir gar kein Argument. Und wenn alle Argumente, die dafür angeführt worden sind, widerlegt worden sind, dann fordern Sie ausgerechnet den auf, der sie widerlegt hat, doch jetzt schon bitteschön selber eine alternative Determination aus der Tasche zu ziehen. Aber eins steht, deswegen ist es so eine harte Nuss, die psychologische Weltanschauung zu knacken. Eins steht immer fest, und das ist der verrückte Widerspruch, dass sich Subjekte in ihrer Subjektivität, ihre ganze Subjektivität für Schall und Rauch erklären. Und immer sagen, ich bin ein Bedingter. Meine Gedanken sind gar nicht meine Gedanken, die sind hervorgebrachte. Das ist komisch. Ja, deswegen, wenn ich jetzt anfangen wollte, hinter allem steckt noch was ganz anderes, was weiß ich, nämlich die kapitalistische Gesellschaft. Das macht den Gedanken auch nicht besser. Der linke Determinismus, der Kapitalismus, der alte Marx und so, der Fehlverstandene, das gesellschaftliche Sein produziert das Bewusstsein, wenn man den Satz falsch versteht. Das taugt auch nichts. Es sind immer noch die Leute, die auf der Basis der Verhältnisse sich einen falschen Reim drauf machen und der Kapitalismus erzwingt überhaupt kein falsches Bewusstsein. Das ist immer noch eine Leistung der Leute, aber nicht der Verhältnis. Ob Sie mir nochmal wiederholen könnten, was Sie etwa vor einigen, also vor etwa einer Minute zur Subjektivität gesagt haben. Also dieser Satz mit dem Schall und Rauch, wo Subjekte über ihre Subjektivität wie Schall und Rauch denken. Kann ich den Satz nochmal wiederholen? Wo Subjekte, die so schön ihre Subjektivität betätigen, die selber ihre Subjektivität als Nicht-Existenz bauen, dafür stand Schall und Rauch, so tun, als gäbe es die. Wer nämlich sagt, in dem, was ich so fühle und denke, bin ich ein Gesteuerter, der eliminiert doch seine Subjektivität. Also ausgerechnet die Wissenschaft, die sich das Subjekt und die Subjektivität zum Erklärungsgegenstand macht, streicht sie immer systematisch durch mit ihrem blöden Determinismus. Und wird dann ausgerechnet unter das Zwangsgrad, wo es den Willen gibt und die Freiheit des Denkens des Fühlens und wo sich wirklich das Denken frei ist und jeder sich seinen Reim macht. Und jeder sein Geschmacksurteil entwickelt. Nein, recht eigentlich wird die ganze Freiheit des Denkens ist Illusion und wird produziert durch Mächte dahinter, die mich steuern. Das ist so komisch. Kann man ja auch mal fragen, wer bewirkt denn eigentlich Meinungswandel? Das ist doch auch wohl das Subjekt selber, was erkannt hat, dass seine bisherigen Argumente nichts taugen. Oder sind das wieder Umstände, die den Meinungswandel erzeugen? Sie haben ja auch vorhin viel über diese Triebe und Antriebe und eben diese Bedingungen gesprochen, die auf mich wirken. Und ich meine, wenn jetzt vor mir zum Beispiel ein Stück Schokolade liegt, dann habe ich ja schon die Motivation, mir das zu nehmen, weil das ein Trieb von mir ist, mir das zu nehmen, wenn ich Energiedefizite habe. Aber trotzdem spielt ja eine kognitive Komponente mit rein, die mir jetzt sagt, okay, ich lasse es lieber sein, es ist nicht gesund. Und das ist doch auf jeden Fall der freie Wille, also diese kognitiven Prozesse, die sich da abspielen, die doch keiner bestreiten kann. Ja, aber neben den dass Sie jetzt Ihr Verlangen nach einer Schokolade als Trieb bezeichnen, das bin ich wieder kurz. Weil Sie haben ein Bedürfnis, weil Ihnen Schokolade gut schmeckt. Und wenn da eine liegt, dann läuft einem das Wasser im Munde zusammen, wenn man dann Schokoladenfan ist. Dieses Bedürfnis, andere Leute mögen keine Schokolade. Sie lieben Schokolade. So. Dann haben Sie aber keinen Trieb, Sie werden nicht getrieben. Sondern, wenn Sie jetzt dazugreifen, betätigen Sie Ihr frei gebildetes Bedürfnis als Schokoladenliebhaberin. Zugleich haben Sie einen konkurrierenden Willensinhalt im Kopf. Sie wissen nämlich, wenn man zu viel von dem Zeug frisst, dann wird einem schlecht und man wird dick. So, jetzt gibt es einen Kampf zweier Linien in Ihrem Hirnkasten. Aber es ist nicht Trieb versus Gedanke, es sind zwei Gedanken, die sich widersprechen. Und dann entscheiden nämlich Sie. Die Schokolade zwingt einen nicht, sie abzubeißen. Das ist immer noch selber der entscheidende Wille, der jetzt sagt, ich kann der Verlockung nicht widerstehen, schmeckt mir so gut, oder aber sie sagen, nein, ich ziehe das jetzt eisern durch mit meinem Abnehmprogramm. Aber das ist doch, da wird man so gar nichts getrieben, sondern da ist wieder der entscheidende Wille am Werk. Bei allem, was der Mensch wird überhaupt zu nichts getrieben. Trieb ist doch nichts anderes als die Verdopplung dessen, was er tut, in die Äußerung einer Tendenz dahinter, die ihn dazu treibt. Mag man. Das ist doch eine freie Erfindung. Der selbst Hunger, der Mensch muss was essen, stellen. Ist eine biologische Notwendigkeit. So, selbst darüber kann man sich erheben. Man kann das negieren, man kann als bestimmte Form der Verrücktheit auch den Sieg über seine eigene Körperlichkeit als magersüchtige Frau führen. Und dieses ganze Bulimie-Zeug kann man auch alles Programm. Ich beschließe erst, ob ich was esse und was ich denn esse. Ich bin nicht einfach der willenlose Vollzugsagent biologischer Notwendigkeit. Also von daher ist es ganz schlecht zu sagen, wenn ich Schokolade fresse, betätige ich meinen Schokoladenfresstrieb. Auch da ist wieder der urteilsbildende geschmächterliche Wille am Werk. Ja. Ich wollte noch kurz so was zu Ihrer Auffassung von der Psychologie sagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sie die Pauschalisierung, die Sie der Psychologie vorwerfen, ein bisschen selber da hineininterpretieren. Zum Beispiel haben Sie ja gemeint, bei diesem Computerspiel, die ja anscheinend doch nicht zwangsweise jemanden zum Gewalttäter machen, dass das ja irgendwie dann unlogisch wäre, wenn man von der Psychologie her ausgehen würde, dass sozusagen die gleichen Einflüsse, die gleichen Auswirkungen bei den Subjekten hätten. Aber da haben Sie ja dann eigentlich Ihre eigene Erklärung, wie die Psychologie den Menschen sieht, nämlich als Person, die zum einen eben den äußeren Einflüssen unterliegt, aber zum anderen eben seiner eigenen Geschichte unterliegt. Da haben Sie ja den zweiten Aspekt eigentlich gleich wieder vergessen. Und natürlich ist es logisch zu erklären, dass Arbeitslosigkeit oder auch Computerspiele unterschiedliche Auswirkungen haben auf die Menschen, wenn der einzelne Mensch unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt. Das ist gar nicht logisch. Das bewirkt ist erschlichen. Was bewirkt, ist erlogen. Das ist das, was zu beweisen gibt, es beeinflusst, ist im Ausgangspunkt schon unterstellt. Deswegen ist es überhaupt nicht logisch. Und vielleicht bin ich auch in einem Punkt missverstanden worden. Die eigene Geschichte, komisch, jetzt soll neue Determinante von Ihnen die eigene Geschichte. Was ist denn die eigene Geschichte? Die Erfahrung. Ja, was sind das? Gedanken. Das bin doch wieder nur ich, der Produzent. Es ist doch kein, jetzt habe ich mich selber und meinen Willen jetzt zur Determinante erklärt. Das ist übrigens der Witz der Erweiterung. Da hat plötzlich die Psychologie den Willen neu entdeckt, nennt sich kognitiv, und erweitert jetzt den Kreis der Umstände, die Willensinhalte erzeugen, jetzt um den Willen selber. Der Wille ist jetzt die 17. Determinante. Und die Geschichte ist doch nichts anderes als die Summe dessen, was ich schon lange Jahre im Kopf habe. Jetzt wird mein Willensinhalt selber zu einer Triebkraft zur Steuerung meiner Gedanken. Das bin doch selber ich. Da wird doch nichts getrieben. Das ist der immanente Widerspruch. Das geht gar nicht. Deswegen sollte man nicht die Geschichte als neue Determinante. Ja, wenn es das ist, dass ich selber und meinen Geist nicht treibe, dann ist Treiben weg. Ich glaube, dass Sie nicht die Geschichte als Gedanke sich gedacht hat an der Stelle. Sondern ich denke eher an die Erfahrungen, Erlebnisse, die dem ein Mensch so begegnet ist. Und geprägt haben. Das sind erstmal die Eindrücke, die ihn geprägt haben. Ja, die Umwelt, die in der er gesetzt ist, die geben immerhin den Inhalt seines Denkens ab. Über das ist das, worüber er nachdenkt. Aber es bestimmt nicht, so wie der Referent behauptet, auch, dass es dann gleich bestimmt, was man über die Umstände denkt. Also die eigene Geschichte, das, was man erlebt hat, muss man noch gedanklich verarbeiten. Und darin ist man frei, ist behauptet worden. Es bildet zwar den Inhalt, also das Material, worüber man nachdenkt, ist aber nicht gleich das Abziehbild dessen, was man dann drüber denkt. Ja, aber darin ist man frei, ist eine Behauptung. Ja, und umgekehrt, darum mache ich das auch nicht mit. Prägung ist eine deterministische Vokabel. Man wird, Prägung unterstellt immer, dass man ohne Willen und Bewusstsein ein Urteil über die Sache hat. Man kann über ein und dieselbe Erfahrung ganz, ganz unterschiedlich denken. Jemand, der in seiner Jugend Opfer eines Missbrauchs geworden ist, sexuell, der muss nicht zwangsläufig Männerhasserin werden. Der kann 17 Schluss vorziehen. Der kann den falschen Übergang machen zum Feminismus und sagen, alle Männer sind scheiße. Der kann aber aus den Gewalterlebnissen den Schluss ziehen, ich bin Gegner jeder Gewalt. Das Missbrauchserlebnis bringt keine, diese Erfahrung bringt keinen bestimmten Gedanken notwendigerweise hervor. Es ist immer noch das Subjekt, was in der geistigen Auseinandersetzung damit bestimmte Schlüsse bildet. Und die sind nicht determiniert, weil es geht auch gar nicht, dass der Gegenstand des Denkens den Inhalt des Denkens erzeugt. Wie soll das gehen? Was ist denn die 17. Determinante? Das war ein Scherz von mir. Jetzt haben Sie schon 22 Antriebskräfte gefunden und jetzt erfinden Sie den Willen selber noch als Antriebskraft. Das nennt sich dann kognitive Psychologie. Dann wird der Wille wieder entdeckt. Aber wie wird der wieder entdeckt? Jetzt wieder als eine den Willen steuernde. Als einen den Willen steuernder 17. Faktor, nachdem man 16 hat. Das ist ein vernichtendes Urteil über Badura. Ich habe noch einen Zusatz vorhin. Was bringt denn jetzt den Gedanken hervor? Dass man zu der Frage nochmal kommt. Dass man, die Psychologen machen immer den Blick nach außen. Und dabei ist die Antwort ziemlich naheliegend, immanent im Willen selber zu finden. Dass der Mensch, der sich, der ein bestimmtes Erlebnis erlebt hat, jetzt verarbeitet, seine Schlussfolgerungen daraus zieht und Interessen, Bedürfnisse entwickelt und so weiter, dann gibt es immer einen Fortgang im Willen selber, den ihn zu einem neuen Gedanken bringt. Aber niemals ist es ein äußerer Umstand, der das bewirkt. Nichts anderes behauptet doch die Psychologen. Die sagen doch immer, es gibt einen äußeren Antrieb und es gibt die innere Voraussetzung dafür. Ja, und diese innere Voraussetzung speist sich aus den Erfahrungen, die man vorher gesammelt hat. Aber die Psychologie behauptet doch nicht innerhalb des Willens, sondern ich behaupte, innerhalb der Natur des Menschen, sei es seine Biologie oder irgendwelche Antriebskräfte und so weiter. Die Psychologie behauptet auch, dass der Wille, also sagen wir mal beispielsweise eine konkrete Entscheidung, die ich treffe, durchaus geformt ist, nicht nur durch die äußere Situation, sondern auch durch meine Persönlichkeit, die sich aus meinem Erbgut und meinen Erfahrungen speist. Das ist doch derselbe Gedanke. Erbgut, dann ist es doch wohl ein, das Erbgut ist doch wohl ein außerhalb von Wille und Bewusstsein liegender Umstand, oder nicht? Ein Faktor. Ja, aber das ist dann rettet es die Sache nicht mehr, dass jetzt plötzlich auch noch als ein maßgeblicher Faktor wieder der Wille selber entdeckt wird. Aus dem Willen überhaupt zu einem Faktor zu machen, ist schon der ganze Fehler. Und dass man jetzt überhaupt sich den Willensinhalt als Resultat des Wirkens von Faktoren, Faktor heißt lateinisch Fackere, machen, zu denken, ist der Fehler. Das bestreitet immer. Und die sagen, es gibt Psychologien, die selber sagen, ein Stück weit spielt der Wille auch eine Rolle. Aber das Stück weit ist dann der Fehler. Das rettet es nicht mehr, dass man ihn jetzt wiederentdeckt und ihn mit hineinbringt. Ja. Also Sie können doch nicht den Willen völlig vom Materiellen loslösen. Nee. Irgendwas muss ja an materieller Basis da sein. Ja. Es gibt ja nicht überall in der also es gibt ja nicht überall den Willen. Also es gibt den ja in den Menschen. Also der muss ja an irgendwas Materiellem hängen. Sie können den ja nicht völlig loslösen. Stimmt. Und da auf diese Frage, wie hängt denn der Wille mit den materiellen Verhältnissen zusammen? Da werde ich gleich ganz ausführlich im zweiten Teil kommen. Nur eins ist klar. Dieses Verhältnis zwischen Wille und Gesellschaft ist kein Bewirkungsverhältnis. Also, dass das gemeint wurde mit materiellen. Als ob Sie jetzt halt völlig den Erbgut und alles, das Gehirn, alles Materielle, dass das keinen Einfluss auf den Willen hat. Mit der Seele. Ja, woher weiß ich? Komm, wie soll denn der 17. Gen mir eingeflößt haben, dass. Eingeflößt haben, dass sich die Ausländerfeindlichkeit daraus speist, dass sie selber nicht gehen. Wie soll denn das Erbgut selber einen bestimmten Gedanken erzeugen? Das kriegt man niemals. Das Erbgut selber nicht, aber das führt ja dazu, dass bestimmte Organe ausgebildet werden. Ist dasselbe Gedanke. Führt zu. Man kriegt niemals den naturwissenschaftlichen Beweis hin, das Erbgut bildet Organe aus und die Organe bringen bestimmte Gedanken her. Und das kriegt man, das kriegt kein Biologe, kriegt aus dem Inhalt der Natur des Menschen. Auch nicht behaupten Sie jetzt halt ziemlich. Ich habe noch keinen Beweis. Ja, eben, Sie beweisen eigentlich gar nichts. Ja, muss ich auch gar nicht. Weil dieser Beweis ist noch von keinem Biologen. Das ist doch nicht wissenschaftlich. Sie polemisieren doch nur. Ja, sei gut. Ja, aber warte, also das würde ich schon verteidigen, weil das gibt schon ein Beweisziel. Also das ist, glaube ich, auch immer noch nicht so der Kerngedanke, das ist immer noch nicht angekommen. Ich versuche mir nochmal anders zu sagen. Was bewiesen werden soll, ist, dass menschliches Denken nicht bewirkt ist. Das ist das Beweisziel. Das ist immer wieder dein Gedanke, der in deinen Äußerungen steckt. Welche Wirkung, wo steckt es denn? Nur, dass es Ursachen hat. Nicht, dass es fremdgesteuert ist unbedingt, was aber ist, dass es Ursachen das hat. Das ist ein Ausland. Ursache ist ein anderes Wort für bewirkt. Ja. Das Ursache bewirkt man nicht. Ja. Das ist immer wieder dieser Gedanke, dass den Gedanken, den ich gerade fasse, den fasse ich nicht einfach, weil ich das vorhabe, weil ich das gerade will, sondern weil etwas außer oder in mir liegendes, das bewirkt, dass ich den Gedanken habe. Das soll kritisiert werden. Aber woher kommt denn dieser Wille? Zum Beispiel eine politische Einstellung, kommt die aus dem Nichts? Den habe ich mir gedacht. Haben Sie sich gar selber gedacht? Nee, das woher unterstellt. Oder von jemand anderem das mal gehört zu haben. Nein, das woher unterstellt schon wieder, was bewiesen werden muss, dass es eine Ursache gibt. Dieses woher, die Frage zu stellen, das soll bewiesen werden, dass das ein Fehler ist. Und was ist dann, wenn das der Fehler ist, was ist dann das Richtige? Ja. Was soll ich stattdessen tun hier? Ja, und das werden wir nachher merken, wenn wir uns mal erklären. Wie kommt denn dieser Wille, der frei ist, in dieser Gesellschaft vor und was macht die Rechtsordnung? Aber bevor wir das machen, muss klar sein, die Frage nach Ursachen des Willens ist im Ausgangspunkt schon eine verkehrte und liefert immer nur verkehrte Antworten. Das ist ein schwerer logischer Fehler, den ich übernehme. Weil die Frage nach, nach der Ursache des Willens, ja, der quasi auf der Basis der gegebenen Voraussetzungen letztlich den Denkprozess oder den Denkakt entscheidend steuert, beziehungsweise erst einmal in Gang setzt, das ist doch ganz entscheidend eine Frage nach der Ursache, nach den gegebenen Voraussetzungen sowohl des Denkaktes als auch des Agierens. Und da kommen doch ganz andere Begriffe quasi. Sie unterstellen wieder die Kausalitätslogik und verwechseln zwei Kategorien, nämlich Voraussetzungen und Ursachen. Voraussetzungen sind was ganz anderes als Ursachen. Alles Denken, was die Leute in diesen Verhältnissen haben, entsteht auf der Voraussetzung gegebener kapitalistischer Verhältnisse, über die man sich dauernd Gedanken macht. Ja? Aber aus Voraussetzung kommt jetzt nicht heraus, was man dazu denkt. Natürlich, ohne diesen Verhältnissen ausgeliefert zu sein, würde man sich auch nicht bestimmte falsche Gedanken machen über den Sozialstaat und die Lohnerwartung und sonst was. Ohne, stimmt. Aber was man dann über sie denkt, das geben einem doch die Voraussetzungen nicht vor. Ich will mal versuchen, das klar zu machen an einem unbefangenen Beispiel. Was braucht man zum Fußballspiel? Feld, Ball, Tor, zwei. Ja, und natürlich Leute, die Bock haben zu kicken. Ergibt sich aus all diesen Voraussetzungen eines Fußballspiels irgendwas? Ja, nur wenn der Wille da ist, Fußball zu spielen, dann bemächtigt er sich dieser Voraussetzungen, die notwendig da sind, seinen Zweck durchzuziehen. Aber die Voraussetzungen stiften nichts, die bringen nichts hervor. Eine Bedingung ist keine Causa, die erzeugt nichts. Und das ist der Witz bei Ihnen und bei der Psychologie, dass die verwechselt, dass die Bedingungen für Ursachen hält. Oder dann eine Summe von Bedingungen, die nichts hervorbringen, dass die denen eine Wirkkraft attestiert, wo jede einzelne Bedingung nichts hervorbringt, dann kann auch eine Summe von Bedingungen, die selber alle keine Wirkkraft haben, nicht plötzlich aus dem Nichts eine kombinierte Wirkkraft hervorbringen. Deswegen muss man sauber trennen, ob man jetzt Ursache sagt oder ob man Voraussetzung sagt. Mit bei Voraussetzung, den Gedanken spinne ich nachher mit dem Beitrag. Das Denken fußt auf Voraussetzung, auf gesellschaftlich. Aber die sind nicht der Alternativproduzent. Das wäre jetzt nur die falsche marxistische Variante des selben Psychofehlers. Da hätten wir nur eine ökonomistische, determinante plötzlich erfolgt. Das ist genau das Falsche. Da sind dann immer linke Anhänger des Determinismus so begeistert, wenn man sich in die Gesellschaft als Produzent der Gedanken verstellt. Das stimmt auch nicht. Aber davon, von der Gesellschaft, wollen anscheinend diejenigen nichts wissen, die meinen, dass die Frage nach der Ursache von Gedanken die einzig passend ist. Ich hatte meinen, der eine nachher, der mit dem kämpft, der hat ja noch die Frage, wie hängt jetzt der Geist mit der Materie zusammen? Ja. In dem der hervorgebracht. Also sozusagen, was hat das Gehirn mit dem Geist zu tun? Wie ist da die Verbindung? Hätte ich auch die Frage verstehen können von Ihnen. Ja, ich habe, glaube ich, falsch verstanden. Wo die mit dem materialistischen, also quasi der Geist schwebt nicht irgendwo in der Luft als stoffloses Ding sozusagen. Ich glaube, das war auch so eine Frage, wo man dann antworten könnte, natürlich, das Gehirn selber bildet die pure Voraussetzung zum Denken. Das ist notwendig, ohne das geht es nicht. Die Voraussetzung zum Denken, aber es ist niemals der inhaltsstiftende Grund für irgendeinen Gedanken. Mit dem Gehirn kann man denken, aber damit ist nicht festgelegt, was man denkt. Und das heißt, wieder genauso wie mit den Fußballfeldern und den Toren, ist das eine pure Voraussetzung des Denkens, aber nicht selber inhaltsstiftend. Also, ja. Ja, genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Weil ich glaube, bei den meisten Leuten ist nicht der Unterschied zwischen hinreichender und notwendiger Bedingung in der Sache klar geworden, dass das Gehirn natürlich die notwendige Bedingung für das Denken ist. Aber das Denken nicht daran aufgeht in Gehirnprozessen. Das ist, glaube ich, bei vielen Leuten, also der Gedanke ist nicht ganz klar geworden. Unterschied ist. Und das ist die Basis des Fehlschlusses von Sigmund Kuhn. Pure Voraussetzung, die biologische zu verwandeln in ein Kausalverhältnis. Deswegen täte das Hirn auch gleichzeitig den Inhalt der Gedanken hervorbringen. Ja, und das müsste man mal an der Beschaffenheit des Hirns beweisen, wie denn das gehen soll. Und deswegen polemisiere ich nicht, wenn ich sage, da bleiben die Hirnforscher den Beweis für schuldig. Genauso wie Biologen, wenn sie ihn überhaupt führen wollen, den Beweis dafür schuldig bleiben, wie ein bestimmtes Organ, wie ein bestimmtes Gen Organe produziert und die Organe dann wieder bestimmte Gedanken. Das habe ich noch nie irgendwie, jedenfalls halbwegs schlüssig dargeboten bekommen. Da muss ich doch nichts beweisen. Ja, jetzt müssen wir überlegen, jetzt kommt die zweite Abteilung, die finde ich ja eigentlich sehr viel wichtiger. Ja, mach. Ich hatte noch zwei Entschuldigung, Fragen. Ja, natürlich. Also zwei Fragen. Ja, eins, das geht ganz an den Anfang Ihrer Ausführungen zurück. Jetzt ging es noch um diesen Predigtprozess und da haben Sie behauptet, dass die Psychologen es hingekriegt hätten, ja, es so darzustellen, dass es eben nicht der Freiwillige gewesen wäre, sondern aus den Gründen, die Sie dann später dargestellt haben. Das unterstellt aus meiner Sicht, dass die Psychologen selber die Intention haben, das zu machen. Aus meiner Sicht sind die Psychologen ja als Gutachter und aus meiner Sicht auch Psychiater und nicht Psychologen herangerufen worden. Und die Rechtsanwälte haben diese Aussage benutzt, um das so zu interpretieren und nicht die Psychologen selbst. Ich glaube, das stimmt nicht. Also es ist natürlich klar, das Ganze ist als aus dem Bedürfnis der Verteidigung natürlich hervorgegangen. Und die von Ihnen bestellten Wissenschaftler haben dann entsprechende Gutachten abgegeben. So, jetzt wird ja so sein. Aber damit machen Sie jetzt das Geschäft, für das Sie da sind. Nämlich Feststellung der Zurechnungsfähigkeit. Ja, dann ist aber das eigentliche, okay, das, man kann sich über die Wissenschaft, Psychologie, haben Sie sich jetzt da ausgiebig aufgeregt. Ich verstehe, also es ist eine Wissenschaft, die existieren darf aus meiner Sicht, ja. Und sag ich mal so, die Frage ist ja eigentlich, welche Rolle spielt sie in unserer Gesellschaft? Nee, würde ich sagen, nein. Die Frage, ich würde es schärfer sagen. Ich würde sagen, wer überhaupt die Warum-Frage stellt. Man kann die Warum-Frage rationell stellen. Warum tut einer was? Und dann würde man sich aber immer nur mit dem beschäftigen, was der Mensch tut und was er denkt. Wer die Warum-Frage in einem Woher, eigentlich als Woher-Frage stellt, in eine Frage, auf was für Umstände ist das zurückzuführen, jenseits des Inhalts und Gedanken, der macht ein prinzipiell verkehrtes Programm auf. Nicht nur hier, sondern überall. Von daher ist die Psychologie eine verkehrte Wissenschaft. Schon mit ihrer Warum-Frage, egal was hinterher da rauskommt. Das ist mein Beweisziel. Und das hat natürlich diese Sorte von Welterklärung, erfüllt auch Funktionen. Die kommen dann nämlich raus. Die füllt Funktionen. Ja, wenn man von sich selber behauptet, dass man gesteuert ist, ist das natürlich eine wunderschöne Form der Entschuldigung. Da kann man ja nie da was für das, was man will. Ne? Wenn in der Praxis jetzt in der Psychotherapie zum Beispiel geht es doch auch mit den Therapeuten genau darum, dass ein Patient das eben zum Beispiel nicht macht, sondern selber auch gründet, warum man bestimmte Sachen macht und eben nicht sagt, das mache ich alles nur weil. Das ist ja sehr verkürzt, das so darzustellen. Also Therapie, Psychotherapie ist ja jetzt im Sinne von Psychologie ist ja auch abgeleitet davon. Und jetzt, wenn man es mal in die Praxis geht, worum geht es denn eigentlich, wenn die Psychologie mit Menschen arbeitet, dann geht es denen eben auch genau darum, dass der Mensch seinen freien Willen eben auch erkennt, warum er bestimmte Sachen so macht und was er für eigene Erklärungen dafür hat. Sie täuschen sich. Naja, das... Nee, ich will sagen, Sie täuschen sich, Sie geben eine, wie soll man sagen, leicht schönfärberische Darstellung des Programms, fraglich auf Psychotherapie. Man kann das alles nachlesen in Kapitel 6. Ich sage nicht, dass jede Psychotherapie, dass das immer gut gemacht wird, aber trotzdem kann die Intention an. Ich würde behaupten, die machen nicht das, was Sie meinen. Die machen Folgendes. Die fragen auch, welche Gründe, wenn Psychotherapie so ginge, wie Sie das sagen. Man beschäftigt sich mit dem Inhalt des Willens. Und erklärt dem Menschen, dass er da einen ziemlich verkehrten, ihn schädigenden Beschluss gefasst hat. Ein falsches geistiges Programm und versucht, ihm das zu kritisieren und auszureden. Nein, eben, das sage ich ja, das sagen Sie, dass das so gemacht wird, aber das ist nicht. Nee, das wäre gut, dann wäre ich ein Anhänger davon. Wenn das so wäre, dann fände ich das prima. Ich behaupte glatt, da geht es anders zu. Auch die Psychotherapie, egal jetzt welcher Variante, versucht erst einmal, hinter dem Funktionsdefizit des Willens, da leidet einer an Angst, da hat einer eine Depri. Die gucken, die stellen auch die Frage, worauf ist denn das jetzt zurückzuführen? Das muss seinen Grund haben in einem Defekt, der in deiner Psyche liegt und der dich, wo sie sie loshaben willst, die Psycho, daran hindert, das zu tun, was du eigentlich willst, nämlich die Lebensanforderungen zu bewältigen. Die stellen auch die Warum-Frage. Und jetzt kommt der Trick. Jetzt kommt nämlich die zweite Abteilung der Psychologie. In der ersten Abteilung entdecken die lauter Determinanten, die den Menschen steuern. Jetzt soll die Einsicht in das, was mich steuert, mich dazu fähigen, die mich steuernden Kräfte, wo ich jetzt weiß, was mich alles bewegt, in den Griff zu bekommen und Verhalten zu steuern. Passt überhaupt nicht zusammen. Da ist der Mensch als ein Doppelwesen definiert. Einerseits derselbe Mensch, der im ersten Akt noch ein rein Gesteuerter war, dessen Verhalten bedingt war, der sich hat bestimmen lassen, der wird in der zweiten Abteilung mit der eigenartigen Regiefähigkeit versehen, dass er jetzt das Ensemble der Kräfte, die sein Verhalten steuern, jetzt als Steuermann selber in den Griff kriegt. Das macht praktische Psychologie. Man steuert sich selber dann. Das ist eine Wissenschaft, der Selbstmanipulation des Willens. Jetzt plötzlich entdeckt die Psychologie, die in der ersten Abteilung den Willen systematisch geleugnet hat, entdeckt die wieder. So viel Wille im Menschen muss nämlich immer noch da sein, damit man jetzt sein verqueres Haus, Seelenhaushalt mit Willen und Bewusstsein in Luft kriegt. Das ist ein bisschen was anderes als eine rationelle Kritik von Willensinhalten, wo man den Leuten an dem, was sie verkehrt machen, indem man den beispielsweise einen Depressiven wird, mal erklärt. Wo leidest du denn? Die Liebste ist dir weggelaufen oder du bist aus dem Job. So, dann würde man auch vernünftigerweise sagen, ja, das mit der Liebsten, das ist ja auch traurig, da kann man ja auch Tränchen vergießen, da kann man auch ein paar Glas Wein sich hinter die Binde gießen, ist ja alles okay, aber eines Tages muss das auch mal ein Ende haben. Was du jetzt machst, ist aber folgender Gedankenfehler aus dem Umstand, dass jemand mit freiem Willen gesagt hat, dass die Zuneigung zu dir nicht mehr existiert. Das siehst du jetzt einen verhängnisvollen Negativschluss auf dich selber als Flasche. Du verfertigst das nämlich zu einem negativen Generalurteil über dich selber und deine unwerte Persönlichkeit, die anscheinend so beschissen drauf ist, dass keiner mehr lieb hat. Und dieses Unwerturteil vollstreckst du von dir an dir selber und leidest daran. So, das sind lauter falsche Gedanken. Und die muss man den Leuten geduldig ausreden und sagen, was für ein Fehler das ist. Aber dann kommt man nie mehr dann drauf, auf irgendwelche Hintergründe, die solche Denkmuster erzeugt haben. Das ist so das Werk des eigenen Geistes. Eines eigenen Geistes, der alles im Leben als Beweis nimmt, der positiven Erfolgstüchtigkeit oder der Beweis dessen nimmt, dafür nimmt, dass man eine einzige Flasche ist. Das ist ein falsches geistiges Programm, das ist überhaupt nicht erzeugt. Das ist eine falsche geistige Leistung auf der Basis kapitalistischer Konkurrenzverhältnisse, wo man alle Sphären des Lebens, nur wo alles, was man tun muss, man sich verdreht, als würde sich selber und die eigene Persönlichkeit bewähren müssen. Und wenn man dann Sieger war, dann klopft man sich auf die Schulter und sagt, was bin ich für ein toller Held? Und umgekehrt, was bin ich für eine einzige Flasche? Na, da ist kein Gedanke hervorgebracht. Ohne diese blöde Konkurrenzgesellschaft käme man nie auf so Gedenken. Das stimmt. Aber die Denke dazu, die sich als Epi ausbildet, die ist wieder das Erbe meines Gedankens. Ja, wenn so Psychologie ginge, das ist vernünftige Psychologie, die rationelle, und die geht niemals. Die geht niemals, auch nur ein Zentimeter weg vom Inhalt des Bewusstseins. Sie bleibt immer schön dabei. Und die Gesellschaft und die äußeren Umstände kommen nur rein in die Erklärung als die Umstände, denen der Mensch ausgesetzt ist, an denen er sich abarbeitet, an denen er die er zu bewältigen hat und an denen er sich oftmals, die er oftmals falsch geistig bewältigt und sich was falsch dazu tut. Aber niemals als der Produzent dessen. So kommt jetzt plötzlich die Gesellschaft dabei, aber nicht als zwangsläufiger Produzent dessen, was ich denke. Nicht? Es ist immer noch das Werk der Subjekte selber. Und von daher ist Depression auch keine Krankheit. Die, die äußert sich zum Schluss dann tatsächlich im körperlichen Krankheitsphänomen. Das stimmt, das ist. Diese als Krankheit überhaupt darzustellen, ist ein Fehler. Die soll man nicht in die Glocke machen. Das ist was ganz anderes. Und dazu gibt es eine Leseempfehlung. Genau das macht das Buch Die Psychologie des bürgerlichen Individuums. Die ist genau der Gegenentwurf zur bürgerlichen Psychologie-Lehre, die all die Phänomene, die man hier kennt, von Selbstmord bis Vergewaltigung und so weiter, erklärt werden aus dem Inhalt des Denkens der Leute. Ja, gibt es ja jedes Mal ganz viele Variationen. Natürlich. Also gibt es ja nicht die. Gibt es einige Übergänge, die sind alle nicht notwendig, aber die werden gemacht. Also insofern kann man rückverfolgen, wie einer dazu gekommen ist. Dass es dazu kommen musste, ist da nicht behauptet. Aber was hat er bis dahin denken müssen, dass er sowas tut? Das ist da drin nachgewiesen in diesem Buch. Und das liegt nicht am Menschen, sondern die Psychologie, die bürgerliche Psychologie verfabelt alles Verhalten und Denken des bürgerlichen Menschen in Eigenschaften des Menschseins überhaupt, auf die sie dann alles zurückführt. Das sind alles nur Muster und Verhaltensweisen, die den Menschen in dieser Gesellschaft hier ausgebildet haben, aber wo sich keiner zu zwingt. Sehr lesenswert zu tun. Weil ich mache die umgekehrt, ich mache nur die Kritik der falschen Theorien zum Willen. Das ist Gegenstand von meinem, nicht die positive Erklärung. Ich suche mal einfach ins Fass. Ja, ist die Frage, was wir wussten das ja wieder, was wir mit dem Rest. Ich glaube, es löst sich so allmählich auf. Oder? Wir wissen jetzt auch. Also einfach, weil wir wissen nicht, dass es so lange dauert. Wobei, wenn jetzt noch irgendjemand was zu fragen hat. Wir haben den Saal noch länger gemietet, dann soll er das vorbringen. Und ansonsten kann man ja das zu Hause mal lesen und. Ich hätte mal eine Frage, sind denn auch positive Gedanken? Also zu dem Thema. Also ich hätte einen ganz positiven Gedanken, wie man eine Depression vernimmt. Wenn Sie meinen positive, dass ich was gut finden würde, an der Wissenschaft, nicht da, gibt es. Also weder in der Rechtswissenschaft noch in der Psychologie. Zum Zweiten bin ich da nicht mehr gekommen. An welcher Wissenschaft finden Sie was Gutes? An Naturwissenschaften, weil die stellen. Weil da gibt es kausale Verhältnisse, die auch korrekt erklärt werden. An den Geisteswissenschaften lasse ich kein Gutes haben. Die bringen lauter verkehrtes Zeug hervor. Leider nicht nur die Psychologie, die Soziologie genauso, aber das wäre ein anderes Thema wieder. Und die Jurisprudenz ist gar keine. Weil die nichts erklären, sondern immer nur das, was die Leute tun, mit dem Willen des Staates abgleichen. Ich würde noch sagen wollen, falls jemand ernsthaft in Erwägung zieht, dieses Buch mal zu schauen. Also erstens gibt es es bei uns und zweitens, da das auch nicht so leicht zu lesen ist, bieten wir auch gerne an, da irgendwie Fragen zu beantworten oder auch da gemeinsam reinzugucken. Also kann man gerne auf uns zukommen. Ich hätte es positiv noch mal kurz anders. Also, das ist ja ungefähr so die Lesart, als ob Kritik was Negatives ist. Dann würde ich sagen, im Gegenteil, es ist doch gerade ein Beitrag dazu, dass der Mensch mit seinem Fehler, auf seinen Fehler aufmerksam gemacht wird und den dann abstellen kann, womit ihm ein Gefallen getan ist. Dass er sich nicht abarbeitet an verkehrten Vorstellungen und sich die ganze Zeit irrt und daran all seine Mühe aufgeht. Es ist ein Beitrag dahin, seine Gedanken effektiver zu nutzen und richtige Theorien zustande zu bringen. Insofern, ob das eine ganze Wissenschaft betrifft oder nur einige Leute, ist da erstmal egal. Es geht darum, dass man den Inhalt der Wissenschaft prüft und eben dann kritisieren, falls es nötig ist. Und wenn das eine ganze Wissenschaft zunichte macht, dann ist das so. Dann sind ein Haufen Menschen gerade damit beschäftigt, einen Haufen Mist zu produzieren. Also und wenn sie das tun, ja, dann ist das halt auch einen positiven Beitrag für sie, wenn sie das einsehen Dann lassen Sie das. Treiben auch ordentliche Wissenschaft. Ja. Ja, es geht eigentlich schon von der Sache entfernt. Aber Sie haben ja gerade gesagt, Sie finden Naturwissenschaft positiv und Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft eher negativ. Und wie würden Sie denn das einordnen, was Sie jetzt machen? Ist das Wissenschaft oder ist es keine Wissenschaft? Das ist korrekte Geisteswissenschaft. Und es ist kein Zufall, dass so etwas höchstens von Außenseitern des Wissenschaftsbetriebes in diesem Lande vertrieben wird. Weil diese, das müssen wir jetzt beweisen, diese ganzen verkehrten Gedanken, die eine Wissenschaft namens Psychologie hervorbringt, die sind leider in dieser Gesellschaft und für diese Gesellschaft höchst nützlich. Da müssen wir mal fragen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, die eine Wissenschaft unterhält, die lauter falsches Zeug hervorbringt und für welche Interessen ist das denn überhaupt nützlich? Das wäre dann aber die Soziologie, die das macht, oder? Also wenn Sie nach der Gesellschaft fragen, das wäre ja dummerweise auch mit Geistes. Ja, da würde, ja dann eben, deswegen muss ich das jetzt ja auch wieder selber liefern, auch die gesellschaftswissenschaftliche Abteilung. Weil das, was ich über die Gesellschaft, wo der Wille sich hier abarbeitet, erzählt, das erzählt kein normaler Uniprof. Das hört man sonst nicht. Ist ja auch kein Wunder, weil diese Wissenschaft will ja dieser Gesellschaft nützlich sein. Sie hält sich ja ihre Nützlichkeit gerade zugute als Diener dieser Gesellschaft und für diese Gesellschaft. Deswegen bringt sie auch lauter falsches Wissen hervor, was für diese Gesellschaft taugt. Vor allem, weil sie dauernd auch lauter falsche, harmonische Vorstellungen erzeugt und bedient, die nenne ich Ideologien, die dauernd einen schönen färberlichen Schein über die Zwecke dieser Gesellschaft erzeugen. Und dazu dienen, dass auch bei den Leuten, die die Geschädigten dieser Gesellschaft sind, dass die in ihrer falschen Denke über die Welt dauernd Bestätigung, Bekräftigung erfahren. Das ist die Leistung davon. Und dann müssen wir mal fragen, das habe ich versucht, ein bisschen in dem Buch zu beantworten, wozu taugt denn eigentlich dieser komische Determinismus? Wieso kommen die denn? Wieso kommt denn eine ganze Wissenschaft darauf zu fragen, welche Umstände sind es, die das Denken und Handeln steuern? Antwort von mir. Wer so fanatisch nach den Umständen fahndet, die das Verhalten der Menschen denken und steuern, der will doch selber steuern. Dem soll doch die Einsicht in die Mechanismen, die steuern, dazu verhelfen, mit Hilfe dieser Einsicht die Leute in die Richtung zu bringen, in der sie gesteuert werden sollen. Das Kinder ist das beste Beispiel dafür. Deswegen hat die Psychologie immer ein als Hilfe formuliertes Manipulationsideal. Die sagt doch umgekehrt, meine Kenntnis dessen, was im Innersten des Menschen eigentlich so läuft, soll doch Therapeuten und am besten das Subjekt selber die Fähigkeit setzen, so auf seinen Willen Einfluss zu nehmen, dass man sich als ordentlicher Mensch aufführt und in diesen Verhältnissen glücklich wird. Deswegen ist das geistige Steuerungsideal, ist der manipulative Vater des Steuerungsgedankens. Deswegen ist es kein Zufall, dass alle Psychologie diese erste deterministische Hälfte hat. Das ist aber eine einzige Hilfe. Wir wissen nämlich, was den Menschen eigentlich bewegt. Wenn wir dem Menschen zur Einsicht verhelfen, was ihn bewegt und was ihn steuert unbewusst, ja dann kann man doch mit Hilfe dieser Kenntnis kann man sich selber dazu bringen, sich so aufzuführen, ja, wie man es soll. Da kann ich entweder den Willen der Menschen lenken oder können sich die Menschen selber lenken. Und die ganze Hilfe besteht doch im Zurechtkommen mit den Verhältnissen, denen man ausgesetzt ist. Wie Psychologie verhilft doch dem Menschen dazu per Lebensberatung, mit den Verhältnissen klarzukommen, indem man ein neues Verhältnis ja wozu zu sich selber findet, sodass man zur Welt passt. Ja, was tut man da? Beispiel: Frustrationstoleranz abbauen. Was ist denn das für ein Programm? Das ist da ein Programm, nicht abbauen, sondern aufbauen. Aufbauen, natürlich. Was ist das denn für ein Programm? Das ist ein Programm mit der notwendigen Schädigung der Leute. Woran ist nicht gedacht, man schaffe die schädigenden Umstände ab, sondern umgekehrt, der Mensch soll zu den Schädigungen eine neue Haltung annehmen und sagen, don't worry, be happy, alles nicht so schlimm. Umgekehrt, Rogers, man soll ein neues Selbstbild finden, wodurch? Indem man seine überzogenen Erwartungen an die Welt sich abschminkt. Damit nämlich das Selbstbild und das Selbstbildideal dann zusammenkehren. Überzogene Erwartungen abbauen. Ansprüche abschminken. Am besten immer nur in die Frauen verlieben, wo man auch eine Chance hat. Ne? Und sich nicht immer daran abarbeiten, die Unerreichbaren agitieren zu wollen. Dazu leistet das. Und alles und umgekehrt, alles Scheitern in der Welt wird immer darauf, und das Scheitern in Beruf und Schule wird immer darauf zurückgeführt, dass der Grund, woran liegt, immer in einem selber, an der falschen Einstellung. Dafür leistet diese Wissenschaft mit ihren falschen Theorien geistige Hilfestellung zum Zurechtkommen in der bürgerlichen Welt. Was muss ich an mir drehen, nie an der Welt, was muss ich an mir drehen, damit ich in ihr glücklich und zufrieden bin? Sie schütteln leicht den Kopf? Ich würde es nicht so pauschalisieren. Ich denke, dass es sehr viele Psychologen und Psychotherapeuten gibt, die auch sagen, na klar, ist an der Welt ganz viel dran, dass es eben das Individuum sich da nicht so gut anpassen kann und auch oft sagen, dass eine Anpassung eben auch krank machen kann und eben das auch ein Verständnis dafür da ist, dass Aggressionen dass ich alles sucht oder so, also welche dafür entstehen, das ist also... Das gibt's auch. Was sagen Betriebspsychologen, was sagen die denn? Ja, mein Gott, willst du dich weiter in dieser Berufswelt aufreiben? Lassen wir dich auch 15 werden. Merkt man, das ist aber da auch keiner, da wird man doch nicht... Ich glaube nicht, dass es dann immer gleich eine Lösung gibt. Es gibt ja auch einfach ein Verstehen, dafür eben auch und auch eine Begleitung. Der Therapeut sagt, das ist dein Problem, ich verstehe das und wie, was möchtest du jetzt, was der will jetzt irgendwie machen, damit es dir besser geht. Und wenn das dann ist, dass, was weiß ich, irgendwie rumrennen und Randale machen oder sowas, dann wäre es eben auch so, als wenn ihr das befreit. Ich weiß, ein guter Therapeut würde ja jetzt nicht immer das Gesellschaftliche vorheben und sagen, nein, dann such dir eine andere Arbeit, dann arbeite nur 20 Stunden die Woche oder was weiß ich, schon passt sich eher an oder dann widerspricht dein Chef nicht so oft oder irgendwie sowas. Ich glaube nicht, dass jeder Therapeut so sieht. Und ich denke, dass viele Therapeuten eben auch in der Zwangslage sind, zu sagen, wir sehen auf der einen Seite das Krankmachende an der Gesellschaft eben auch und auch verstehen auch, warum das Individuum damit so wenig klarkommt und trotzdem da irgendwie eben einen Weg zu finden, dass nicht. Ja, der muss einen Weg finden, wie man den Anforderungen genügt, ohne gleich psychisch daran kaputt zu gehen. Aber das Ergebnis ist doch dann Anpassung muss. Ja, dann ist es doch. Ich glaube, dass das viele auch so sehen. Ja. Aber dann ist es doch geistige Hilfe, dann stimmt es doch, was ich gesagt habe. Das ist geistige Hilfe fürs Zurechtkommen im Kapitalismus und seine ganzen Schwierigkeiten. Das macht einen Unterschied, ne? Auch die, das, was sie denken, was sie tun und was sie tun. Das ist ungefähr. Wir reden gerade davon, was sie tun. Und wenn sie jetzt selber noch so eine Auffassung haben, wie die Welt ist schlecht, dann aber auch mit dem Zusatz, ja, aber so ist es nun mal. Da können wir jetzt erstmal nichts dran ändern. Folgt daraus Anpassung. Da muss man sich ändern, damit man in ihr klarkommt. Ich will nur sagen, dass ich eben nicht sagen möchte, dass das nicht gesehen wird. Ja, aber gleichzeitig praktisch irrelevant erklärt wird, weil die Realität selber gilt dem als unverrückbare Faktizität. Und damit der Mensch nicht unglücklich wird, kommt er nicht umhin, einen Weg zu finden, dass er deren Anforderungen genügt. Das wird bedient. Das ist aus meiner Sicht ja biologisch, was auch in der Naturwissenschaft ist. Also, um da so klar zu kommen. Damit die Spezies erhalten bleibt. Das hat ganz viel drauf. Der ist doch kein Bevölkerungspolitiker, dass das vorgehalten wird. Der denkt auch wirklich, das muss man ernst nehmen. Der will dem Einzelnen bei seinen Psychoschwierigkeiten helfen. Ja, ich habe das schon verstanden. Und Sie haben das beschrieben, welche Funktionen die Gesamtheit der Psychologie sozusagen in dieser Gesellschaft erfüllt. Ja, da möchte ich Bio zu sagen. Nein, aber dass die Psychologen diese Leistung verbringen, ja, also als Teil der Gesellschaft, ja, ist zur Aufrechterhaltung unserer Spezies. Wieso kommt denn jetzt ein Kapitalismus Aufrechterhaltung der Spezies rein? Das ist aber komisch. Es geht darum, dass das Urteil, so ist es nun mal, die Welt ist unverrückbar geteilt ist. Deswegen kommt daher der Überlegung. Ach, die Biologisierung gesellschaftlicher Sachverhalte. Jetzt habe ich es kapiert. Danke für den Mann. Ja, das ist ein Fehler. Danke für die ungeteilte Aufmerksamkeit. Die Welt ist nicht unverrückbar. Die gesellschaftlichen Verhältnisse sind hergestellte Gewaltverhältnisse durch Menschen über Menschen. Das muss nicht so bleiben. Ja, das ist schon klar. Muss es nicht, aber dann bräuchten wir uns. Also, was ist dann ja Ihre. Wie handeln Sie denn dagegen? Mit dieser Erkenntnis, dann müsste man ja eigentlich das, sag ich mal so, ja, umsetzen. Ganz simpel, weil man, um die praktisch umzusetzen, ganz viele Leute braucht, sehe ich zu, dass sie möglichst schnell und wirksam verbreitet wird. Mache deswegen so Veranstaltungen halt. Anderen Weg gibt es nicht. Okay. Es war ein kerner Weg, aber wenn Sie die Wirkung Ihres Vortrags angucken, scheinen Sie nicht so viel. Ja, das spricht nicht gegen den Vortrag, sondern das spricht gegen den Dogmatismus von Leuten, die den psychologischen Baumgedanken pflegen wollen und wieder alle Vernunft darum festhalten. Da bin ich ziemlich machtlos. Ich muss mir hinterher nochmal genauer überlegen, wieso gibt es eigentlich diesen Fanatismus des Determinismus. Das müssen wir jetzt nachher mal machen. Das ist eine spannende Frage. Wieso das so militant gibt, gegen alle Vernunft, gegen alle Argumente, zu meinen, ich bin determiniert. Das muss man überlegen. Das ist nämlich jetzt der zweite nicht, Abend. Dass es erfolgreich ist, das mag sein, das Vorhaben, aber das heißt nicht, dass es unmöglich ist, dass die Menschen nicht belehrt werden können oder sowas. Die machen sich ja selber ihren Reim. Und sie halten halt gerade entgegen aller Argumente daran fest, dass da irgendwo ein Determinismus sein muss. Und deswegen halten sie den Referenten für einen Spinner, der hier sich gegen die gesamte Wissenschaft stellt und wohl irgendwie meint er es, ja, keine Ahnung, was sie noch so denken. Also, da wird nicht den Argumenten, über die wird hinweggegangen. Und deswegen gibt's auch, finden wir leider kein Gehör bei den Leuten, dann gehen sie alle. Da tun sie sich selber nichts Gutes, die Leute, wenn sie so sich umgehen. Aber da sind wir auch wirklich erstmal machtlos. Ja, hilflos. Aber das kann nur dazu führen, seine Gedanken noch zu verbessern, Schwachstellen auszubessern und sonst was. Und der Erfolg ist sowieso nie, oder der mangelnde Erfolg, nie im Gegenargument gegen die Richtigkeit eines Gedankens. Die bemisst sich immer noch an der Schwierigkeit. Nein, das war ja kein Gegenargument, das war eine Feststellung. Also das war jetzt immer so, sagen wir so, ich frage, wenn das Ihre Intention ist, so viele wie möglich zu erreichen, sagen wir so, dann kann man ja darüber nachdenken, auf welche Art und Weise das man das macht. Dann kann man über die Art und Weise seines Vortrags zum Beispiel nachdenken, wie das geht und wie man die Argumente an den Mann oder an die Frau bringt. Das wäre ja dann vielleicht ein entsprechender Gedanke. Ja, aber nur der Anregung. Der Konfrontation. Kannst du uns gerne helfen. Ja, aber nur der Konfrontation, der kann man nicht ausweichen. Die ist klar, das wusste ich ja auch schon vorher. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es gekommen ist. Ja, so die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch ist, wenn Sie einfach so mit so in den Vortrag starten und die Konfrontation schon vorwegnehmen, sage ich mal so. Also ich bin zum Beispiel relativ offen, also ohne irgendwelche Gedanken dazu hier reingekommen. Und war ehrlich gesagt ein bisschen davon erschlagen. Nee, nicht erschlagen, aber sagen wir so, es ist natürlich so, dass man dann alleine dadurch, sag ich mal, schon umso kritischer darauf schaut. Also es ist jetzt kein dafür sprechen, dass es heißen soll, versuchen Sie, die Leute einzulullen und dem Gedanken dann entsprechend zu folgen. Das will ich jetzt so nicht sagen. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass ich das auf eine sehr vorsichtige, liebevolle Art und Weise gemacht habe. In ganz kleinen Schritten. Und 17-malige Wiederholung. Denn man weicht der inhaltlichen Konfrontation, der kann man nicht ausweichen. Also ich bin da für alle Vorschläge mal offen. Weil zu dem, was du thematisierst, ne, würde ich mal versuchen, eine Verknüpfung zu dem Vortrag inhaltlich zu machen. So, ne? Wenn du sagst, das Vorbringen der richtigen Argumente müsste doch erfolgsversprechend sein, dann ist das ein determinierter Gedanke. Das ist nämlich der Gedanke, man braucht bloß das Richtige sagen und dann denken die Leute auch das Richtige. Das sollte gerade widerlegt sein. Man kann zwar das Richtige sagen, wie sich ein Mensch dazu aber stellt, das ist immer noch seine Angelegenheit. Er kann den Gedanken mitmachen, nachvollziehen, verstehen. Oder er kann, weil er irgendwie so scharf ist, sein Fach zu verteidigen, sagen, es ist mir scheißegal, was du davon erzählst. Ich glaube dir nicht, weil du bist ja nicht mal aus dem Fachbereich oder so. Ja, das ist genau die Schwierigkeit, mit der man es zu tun hat. Okay, aber dann verstehe ich nicht, warum man dann versucht, mehrere Leute davon zu überzeugen, wenn man es weiß. Also wenn das jetzt... Man ist doch nicht von Natur aus festgelegt. Genauso wie sich diese Subjekte diesen Gedanken des Determinismus zugelegt haben, genauso können sie von dem Abschied nehmen und sich dem Unkehr zulegen, wenn sie denn wollen. Ja. Wir wollen doch nicht behauptet haben, dann wäre man ja wirklich selber Determinist. Und ich wäre ja gar nicht so begeistert, ein Determinist, wenn das klappen würde, man muss nur die Wahrheit sagen und dann laufen sie alle hinter dir her. Das wäre doch klasse. Wobei ich hatte ja nach dem Handeln gefragt und nicht nach dem. Das Denken ändern ist natürlich möglicherweise auf jeden Fall ja die Voraussetzung, um dann auch das Handeln zu ändern. Aber was ist dann die Handlung das nächste? Ist doch nur die Umsetzung der Denken. All die Fehler, die man kritisiert, erstmal sein zu lassen, das ist der erste Schritt. Was dann anstelle des Fehlers tritt, darüber muss man sich verständigen. Aber zuallererst bleibt mal die Aufgabe zu ergründen, wo es herkommt, die ganzen Schädigungen, die Menschen erleiden, was die gesellschaftlichen Ursachen dafür sind. Und wenn man die analysiert hat, dann bekämpft man diese Gründe, diese Ursachen. Und was anstelle tritt, das können die Leute sich vernünftigerweise miteinander selber ausmachen. Okay, jetzt nehme ich mir jetzt mal eine konkrete Situation. Angenommen, ich werde bedroht durch jemand anderen, ja, der mit einer Waffe mir gegenübersteht, mal als Beispiel. So, dann hieße das ja, dass ich dann, also ich meine Vorstellung darüber, was in ihm vorgeht, also jetzt natürlich nicht, was er für eine Kindheit gehabt hat oder ähnliches, sondern sagen wir so, was möglicherweise dazu führen kann, dass er jetzt sein Vorhaben umsetzt, dass er sich, sag ich mal so, von seiner Waffe Gebrauch macht. Wenn ich mir jetzt keine Gedanken darüber mache, einmal so, ne, und unter dieser Warte, dann kann ich ja eigentlich ergebnisoffen in die Diskussion mit diesem Angreifer sozusagen gehen. Hä? Ich verstehe das Beispiel nicht. Ich habe nicht verstanden. Was die Frage ist. Was soll denn ein geistiger Streit mit einer faktischen Gewaltsituation zu tun haben? Ja, das. Also ich habe jetzt nur daran gedacht, an die Psychologie desjenigen, an die, also sagen wir so, der geistige Streit, sagen wir so, ja. Die Erklärung dafür war, was die Intention desjenigen ist, warum er das ist doch simpel. Der will einen berauben, der will einen umbringen als Nebenbuhler, was weiß ich was, der hat dann subjektive Handlungszwecke, das kann sehr unterschiedliche sein. Wenn man die kennt, liefert das möglicherweise einen chancenreichen Umgang mit der Bedrohung, vielleicht. Da kann man die Situation besser einschätzen. Ja, aber ich verstehe aber das, den Beitrag jetzt zu zum Thema nicht so ganz. Ja, gut. Aber Sie haben natürlich völlig recht, sich den Gedanken zu machen, was hat ihn dazu gebracht? Der ist sehr unpraktisch, ne, in der Situation. Der einzige Gedanke ist, was hat der jetzt vor und was folgt aus seinem Vorhaben für mich daraus? Kann ich ihn jetzt möglicherweise befriedigen, indem ich ihm meine Brieftasche gebe? Könnte ja klappen, dann müsste ich ja nicht gleich umbringen. Ich glaube, ich vermute das Missverständnis liegt dahin, du stellst dir was anderes darunter vor, als was wir gemeint haben mit die Gründe der Schädigung der Menschen, der Mehrheit der Massen in diesem Land. Das sind nicht Pistolen, die ihnen gegenüberstehen und bedrohen. Das sind viel alltäglichere Gewalttaten, die die Leute in die Armut treiben, dazu nötigen, ungesunde Lebensmittel zu kaufen, wenn sie denn genug Geld haben, sich von Betrieben überflüssig gemacht werden, bei deren Rationalisierungsunternehmungen also rausgeschmissen werden und ihren Einkommen beraubt werden und so weiter. Lauter Verhältnisse, die Ursachen dafür sind, dass die Leute in dieser Gesellschaftsordnung nicht gut wegkommen, die Mehrheit der Leute. Gerade nicht physische Zwangssituationen, es ist der indirekte, stumme Zwang der gesellschaftlichen Verhältnisse. Da hätte ich jetzt viel im zweiten Teil dazu gesagt, wie das die Basis der Willensbildung ist und was wir wollen da. Aber das ist jetzt ja leider, würde ich mal empfehlen, nachzulesen. Unter den Tisch gefallen ist im Vortrag. Können Sie vielleicht ganz kurz irgendwie sagen, weil ich hatte jetzt gerade das Gefühl, ich habe vielleicht Ihren ganzen Vortrag missverstanden, weil Sie sich doch eigentlich erst dagegen ausgesprochen hatten, dass Gesellschaft als determinierender Faktor ist. Ja, es ist nicht Determination. So, machen wir mal. Jeden Morgen, wenn man nicht gerade ein Großerbe ist, was macht man jeden Morgen freiwillig, wenn man denn einen Job hat? Man steht auf. Wie kommt da Wille und Bewusstsein vor? Werde ich getrieben? Holt mich jemand mit der Polizei ab und bringt mich zum Job, wenn ich nicht komme? Nö. Mein Wille und Bewusstsein. Wie entwickle ich denn jetzt? Wie komme ich denn überhaupt auf so einen Willen, den ganzen Tag mal loben zu gehen, mit viel Arbeit und wenig Geld, und dann habe ich noch 3 Stunden Zeit und dann kann ich mich irgendwie so herrichten, dass ich am nächsten Morgen wieder zum Klo gehe. Das alles will man. Da wird man nicht zu gezwungen. Wie kommt man denn darauf, so einen Willen zu fassen? Da muss man doch Verhältnissen ausgesetzt sein, die einem Alternativlos das aufherrschen. Und das macht eigentlich Geld. Weil alles, was ich brauche zum Leben, steht als verkäufliches Gut in Kaufhäusern rum. Dann muss ich in diesem Verhältnis, solange es sie gibt, ein Bedürfnis entwickeln. Ich muss an Kohle kommen. Wie kommt der normale Mensch an Kohle, wenn er nicht an den Ausweg des Bankraubes denkt oder Großlage ist? Der einzige Weg, der Weg des Geldverdienens für die Mehrheit der Leute, die nichts anderes haben als die Fähigkeit zu arbeiten, ist, sich in den Dienst von anderen zu stellen, die die eigene Arbeit dann dazu benutzen, dass sie ihr Eigentum vermehren. So, diesem Verhältnis bin ich ausgesetzt. Und ich unterwerfe mich dem Willen nicht. Jetzt will ich das ein bisschen einlösen, welche trostlosen Optionen hier für diesen schönen freien Willen diese Gesellschaft steht. Aber man darf nicht durchstreichen, der Wille soll sich darauf beziehen. Und der Wille der Leute bezieht sich meistens so darauf, dass er die Zwangsverhältnisse überhaupt nicht als Zwangsverhältnisse deutet, sondern als eine einzige Chance für ihn. Der deutet alles, was er muss, als ein Mittel für sich und seine individuelle Wohlfahrt. Und das haben nicht die Verhältnisse erzeugt, sondern das ist der subjektive, freie Reim, den er sich darauf macht. Auf die Verhältnisse, in denen er drinsteht. Deswegen haben nicht die Verhältnisse das hervorgebracht. Man muss nicht zwangsläufig so was Komisches denken über Kapitalismus in der Sozialstaat. Von daher ist die Gesellschaft die Grundlage, an der sich mein Geist abarbeitet, aber nicht der Produzent des Inhaltes der Vorstellung, die ich dazu ausbilde. In aller Kürze. Das wäre ja noch schöner, wenn das so wäre. Dann kann man ja mit dem Argumentieren aufhören, wenn die Leute zwangsläufig so denken, wie sie denken. Nee, die kommen auf der Grundlage, dass das hier alles so eingerichtet ist, faktisch alternativlos, auf das Problem, ja, wenn ich in den Verhältnissen leben muss, dann bilde ich mir doch einen Reim da auch drauf, dass ich mir da irgendwie zurecht lüge, das ist mein Wille. Die sind eingerichtet worden für ein gutes Leben. Und der Staat, auch wenn er dauernd mir die Rente zusammenstreicht, das Arbeitslosengeld, ist eigentlich doch irgendwie einer, der dazu da ist, die Wohlfahrt für mich zu unterstützen. als ganz freie Gedanken, die niemand hervorgebracht hat, als das gehörende Kastor der Leute sein wollen. Ihr falscher Wille, in diesem Verhältnis mit diesen mehrheitlich Schädigen irgendwie zurechtzukommen. Dieser Wille wird wieder wunderbar geschützt. Ich hänge das auch zusammen. Die liefert denen nämlich dauernd Material für diesen Willen, für den feststehenden Willen, in diesen Verhältnissen irgendwie klar zu kommen. Und so hängen noch so ein bisschen die, jetzt habe ich natürlich alles mit dem Strafrecht rausgelassen, aber so hängen die beiden Teile des Vortrags zusammen. Ja. Na? Ja. Ich würde dafür, also vielleicht, ich hätte ja dran geschrieben, dass wir in Jena demnächst auch wieder eine öffentliche Veranstaltung machen wollen. Ja. In Erfurt findet das jetzt regelmäßig statt und in Jena ist es geplant. Ich weiß nicht genau, wie es aussieht, aber es soll stattfinden. Und also wenn es euch interessiert, guckt immer mal auf die Seite und ich würde, fände es gut, wir können genau das, und zwar in welchen, sagen wir mal, grundsätzlichen gesellschaftlichen Verhältnissen die Menschen stehen hier. Und wie die sich willentlich darauf beziehen, das können wir gerne da zum Thema machen und ausführlich diskutieren. Das wäre jetzt ein Vorschlag, um den Rest des Vortrags noch einzuholen.